klar, Dono. Ja, super, ist zu Ende hier. Ist ja nicht zu Ende. Hier ist kein Stopp drin, du. Geht immer weiter bei dir hier. Sag mal, wie. Ah, jetzt muss ich hier. Das ist immer alles mühsam, wa? Oder? Das Leben meine ich jetzt so. Steuerung alt entfernen, ne? So fängt. Dings an. Wie kommst du denn hier rein ins Leben? Mal kicken, ob das hilft hier. Leben 2.0, oder? Was heißt hier, ihr kennt was in 7 Tagen ablaufen? Möchten Sie es ändern? Nö. Nee. Ach, jetzt hast du auf Ja gedrückt. Ah, jetzt habe ich abbrechen. Wart. Ja. Das war's. Das war's. Gut, wieder zurück so. Zu 1-0. Doch, hey, geklappt. Hat geklappt. Ja, genau. Schwupp. So, weil ist ja eine Telefonsendung, da muss ja mal hier die Telefonanlage geladen werden. Und jetzt gibt's hier schon einen Anrufer, das ist sehr schön. Das freut mich dann doch. So, Kinder, aber wir machen erstmal so und dann machen wir so und dann sagt mal, worum es geht und dann könnt ihr euch Gedanken machen, oder? Das ist alles nicht so einfach, wie es wovon ich rede. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das waren Dead Moon, das wunderbare Ehepaar Cole, Fred und Toddy, glaube ich, aus Portland. Von denen habe ich mal eine schöne Bemerkung gelesen, da hieß es, die arbeiten in all ihren Platten, die klingen dann immer so ein bisschen, klingt's dann, also aber nicht auf langweilige Weise ähnlich, die arbeiten am definitiven Song. Haben wahrscheinlich jetzt, weiß ich nicht, 5, 6 CDs mal 15, also so knapp 100 Songs geschrieben, die alle darauf hin zielen, hinarbeiten, irgendwie den Song zu produzieren, zu machen. Hört sich immer total schick an. Dead Moon. So, man, echt etwas unkonzentrierte Ansage, oder? Naja, kriege ich jetzt auch nichts dafür. So, was machen wir heute hier? Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt das Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und meine, die heutige Sendung soll zum Thema Trost haben. Trost. Oh ja, Jürgen, wir wissen, was du meinst. Ja, da wollen wir uns gerne dran beteiligen. Da rufen wir gleich an. Nein, ich fände es irgendwie ganz, ganz schön, wenn hier heute Leute anriefen, die Trost bräuchten. Sodass wir praktisch eine schöne Trostspender-Sendung machen. Dass also immer jemand anruft, der Trost braucht. Erzählen kann, wozu, weswegen, worüber, wofür, wogegen, womit, wie er Trost braucht. Und dann suchen wir vielleicht jemanden, der ihm den Trost spenden könnte. Ich finde, okay, 37 Millionen im Jackpot zu gewinnen, ist auch nicht schlecht. Wobei, ist schon cool, der Krankenpfleger mit Frau und drei Kindern, oder? Wann hat er sich ja irgendwie heute oder so, hat er sich gemeldet? Weil er musste es erstmal mit seiner Frau besprechen. So, dann sitzen sie da und sagen, du Mutti, 37 Millionen, was machen wir jetzt? Wiss ich auch nicht. Aber, sagt Mutti, ganz vorsichtig, ich finde, du solltest deinen Job nicht aufgeben, mach erstmal schön weiter, Krankenpfleger. Und dann sagt er, ja, hol ich mir dann ab, das Geld, aber den Job, wenn man weiß ja nicht, wie es kommt, der Job wird nicht aufheben. So, insofern, ja, also wie gesagt, also Geld wird hier heute wahrscheinlich nicht gespendet werden können, aber Trost könnte gespendet werden, wenn es denn Leute gibt, die Trost brauchen. Und wenn es Leute gibt, die auch bereit wären, Trost zu spenden. Damit habt ihr euch jetzt ungefähr eingetunt. Ich sage nochmal die Telefonnummer und würde dann vielleicht nochmal aus aktuellem Anlass, der Genosse Putin ist in Deutschland, vielleicht nochmal einen schönen Eisler-Song spielen, gesungen von Dingster, wie heißt der? Naja, kann ich hinterher sagen. Und zwar hat er die tolle Zeile, zwei liebevolle Schwestern sind Moskau und Berlin. Das stimmt. Stimmt damals, bezog sich damals auf was anderes. Stimmt heute irgendwie auch, bezieht sich heute auf was anderes. Hat nichtsdestotrotz die etwas old-fashioned Überschrift, ohne Kapitalisten geht es besser. Ein Song von Hans Eisler, gesungen von Seik hinterher. Zwei liebevolle Schwestern sind Moskau und Berlin. Ohne Kapitalisten geht es besser. So, nochmal zurück. Und dann geht's eben, dann geht's los. Also dann könnt ihr hier quasi, soll ich nochmal die Telefonnummer vorsichtshalber ansagen, dann können wir hier. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Suchen, Trost an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Was in der Welt von gestern noch unvereinbar schien. Zwei liebevolle Schwestern sind Moskau und Berlin. Und da Berlin mit Moskau das Brot der Freundschaft bricht, weht uns in Berlin wie in Moskau der Wind nicht ins Gesicht. Gesichter voller Leiden, was hat euch so verschönt? Welch Wunder hat die beiden Geschwister ausgesöhnt? Wir hatten nicht zu gaben mit Fäusten und Verstand. Wir hatten nicht zu haben ein reiches Vaterland. So teilgerechtes Messer und ob die Meute bellt. Ohne Kapitalisten geht es besser, ohne Kapitalisten geht es besser, viel besser in der Welt. Und stöhnten wir am Morgen hat Moskau nur gelacht. Wer die Macht hat, der hat auch die Sorgen und die Macht. Zwei liebevolle Schwestern sind Moskau und Berlin. Vereinen, was noch gestern ganz unvereinbar schien. Dalles möchte so gerne, 9 Kilo wären sein Traum. 2 stramme Sowjetsterne umkreisen uns im Raum. Der erste 50 Kilo, der zweite 10-mal mehr. Die fliegen wie im Spiel so im Weltenraum umher. 2 stramme Sowjetsterne umkreisen uns im Raum. Herr Dalles möchte so gerne, 9 Kilo wären sein Traum. Er träumt von keinem Hündchen, geschweige einem Hund. Er träumt von 18 Hündchen, geschweige 1000 Pfund. Herr Dalles möchte so gerne, 9 Kilo wären sein Traum. 2 stramme Sowjetsterne umkreisen uns im Raum. Gisela May war das. Ohne Kapitalisten geht es besser. Was könnte möglicherweise auch der Song der Siemens-Belegschaft sein. So. Wir machen heute hier eine Trostsendung. Gewissermaßen aus Trotz in trostloser Zeit eine Trostsendung. Hier, ihr könnt gewissermaßen hier anrufen. Insbesondere, also ich fände es schön, wenn man es so doppelt gestaltet. Auf der einen Seite rufen Leute an, die des Trostes bedürfen, die Trost brauchen. Die sagen, ey, jetzt rufe ich hier, ich muss getröstet werden. Darum wähle ich hier die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und dann, wenn aber eben auch parallel dazu Leute anriefen, die gewissermaßen Trost spenden wollten. Hallo, wer bist denn du? Ja, hi, hier ist Anna. Hallo, Anna. So, du, jetzt lass mich raten, aber du klingst, wie wenn du Trost brauchst. Genau so ist es. Ehrlich? Ja. Ah, wobei, da habe ich, glaube ich, jetzt echt ein Thema, das trifft wieder gewissermaßen den Geist der Zeit aufs Auge. Anna, weswegen musst du denn getröstet werden? Ja, das alte Leid, Liebeskummer. Liebeskummer? Ah, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben? Ja. Beschreib du mal, genau. Ja, ich bin extra nach Berlin gekommen, um zu lieben. Genau. Und echt? Ja. Und jetzt merkst du, Berlin ist irgendwie überhaupt gar nicht liebenswert da? Ich bin extra zu Besuch gekommen, um meine große Liebe zu besuchen. Von wo denn? Aus Koblenz. Aus Koblenz? Wie alt bist du denn, Anna? Ich bin 24. 24. Das heißt, du wusstest, deine große Liebe sitzt in Berlin. Ja. Aber die war vorher vielleicht schon mal in Koblenz, oder? Du musst sie ja irgendwann mal lieben gelernt haben. Nein, in Berlin habe ich lieben gelernt. Du warst schon in Berlin? Hast da deine große Liebe lieben gelernt? Bist wieder nach Koblenz gegangen? Genau. Hattest da gewissermaßen so ein Mangelgefühl? Genau. Ja, so irgendwo zwischen Brust und Magen, so ein Loch. Genau. Wo du denkst, das muss gefüllt werden und das kann eigentlich nur durch die Anwesenheit des Geliebten gefüllt werden. Genau. Und jetzt bist du nach Berlin gezogen, gefahren? Gezogen oder gefahren? Gefahren. Gefahren. Ja. Also noch nicht gezogen? Nein. Ja, vorsichtshalber, ist nicht dumm, Anna. Ja. Ja. Und was sagt die Liebe jetzt? Ja, arschgelegt. Ach echt? Ja. www.arschlecken.de? Ja, genau. Oh, scheiße, oder? Total. Aber das erzähl mal jetzt ein bisschen genauer. Also, wann warst du denn in Berlin? Jetzt zur Fußball-Weltmeisterschaft wahrscheinlich, oder? Public Viewing, Fanmeile, und dann steht da so ein toller, muskelbepackter. Ich habe schon ein Jahr hier in Berlin gelebt. Du hast ein Jahr in Berlin gelebt? Ja. Und in wen hast du dich denn da verliebt? Also jetzt mal so abstrakt, in wen, also, meinetwegen kannst du auch den Namen nennen. dann können wir den, also dann können wir den vielleicht auch geißeln, dass man da sagt, das war das ist der Bernhard, der ist 26, der wohnt in der Auguststraße 32, der ist so Webdesigner und wenn ihr den seht, der rennt immer mit so einem Netzshirt rum und hat so blonde Haarspitzen sich gefärbt und so ein großes japanisches Tattoo auf der linken Oberschulter. Und das, der ist total doof, der liebt mich nicht. Ja, so fast. Trotzdem ich ihn liebe wie Sau. Also wenn du willst, können wir den jetzt total geißeln und fertig machen. Und also, an den Pranger stellen. Das lassen wir mal. Ich meine, der kann ja nichts dafür. Natürlich kann er was dafür. Du scheinst mir echt so liebenswert, Anna. Ja, wirklich. Tja. Dass ich denke, sag mal, der muss doch total bekloppt sein. Ein Armleuchter sondergleichen. Dann kommt die Anna aus Koblenz. Was kostet denn so eine Fahrt? Hast du denn so eine Bahncard? Nee, ich bin mit der Mitfahr gelegen. Kostet ja trotzdem Geld. Wie viel Geld hat denn die kostet? 25 Euro. Und wie lange hattet ihr gebraucht? 5-6 Stunden. 25 Euro und 5-6 Stunden? Jo. Arbeitest du eigentlich? Nee. Wieso denn nicht? Hin und wieder wäre ja auch nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen was machen würde. Ich habe gearbeitet, aber jetzt arbeite ich nicht mehr. Was heißt denn, du hast gearbeitet? Du bist jetzt in Vorruhestand gegangen, oder was? Ja, genau. Und hast jetzt irgendwie nur noch das Problem, die nächsten 60 Jahre irgendwie lieblos rumzu... Nee, ich habe mich dazu entschieden, erstmal noch mein Fachabitur nachzumachen. Ach so, was hast du gearbeitet? Als Krankenschwester. Als Krankenschwester? Die jobbt, oder kann man als Krankenschwester jobben? Ja. Echt? Ja. Aber wie? Jobben? Was heißt denn, wird man da angelernt? Ja, hier, wenn der Blut spuckt, dann legen Sie irgendwie Papiertaschentuch auf den Mund, dass er nicht hier die ganze Krankenhausbettwäsche dreckig macht. Ich habe richtig als Krankenschwester gearbeitet. Du hast was? Ich habe richtig die Ausbildung gemacht. Ach so, du hast richtig gelernt, du kannst Krankenschwester. Ja, und habe dann 3 Jahre gearbeitet, aber so wie unser Gesundheitssystem aussieht, habe ich mich dann doch dazu entschieden. Hast du gedacht, bringt nicht arbeiten mehr Geld? Wie bitte? Da bringt nicht arbeiten mehr Geld, meinst du? Ja, genau. Echt? Bald schon. Nein, unglaublich. Nee, eigentlich nicht, aber ich mache lieber die Weiterbildung noch. Ah ja. Was ist denn aber der Stundenlohn von so einer Krankenschwester? Hast du das ungefähr mal ausgerechnet? Ja, nicht viel. Naja, oder sag mal, du hast richtig regulär gearbeitet. Richtig einen Monat, 20 Tage, 20 Tage im Monat oder 22 Tage, 8 Stunden. Ja. Was hast du im Monat verdient jetzt? Ich frage nur, um deinen Monatslohn auszurechnen. Ich habe ungefähr 1.100 rausgekriegt. Aber habe halt auch oft Überstunden gemacht. Ja. Naja, wollen wir jetzt mal absehen, aber das praktisch durch 20. Ja. Das heißt, 55 Euro am Tag durch 8 Stunden sind wie vielen? Wie viel ist denn 55 durch 8? 45, 8, 7 Euro ungefähr. Ja. 7 Euro die Stunde. Das heißt, wenn du 5-6 Stunden gefahren bist, dann hat dich die Mitfahrt 25 Euro gekostet. Ja, genau. Und außerdem 5 mal 7 Stunden Euro, nochmal 35 Euro dazu. Ja. Das heißt praktisch, du bist jetzt 60 Euro hast du investiert in deine Liebe. Ja. Und der Arsch, kannst du mal erzählen, wie, du kommst jetzt an in Berlin? Ja. Wann? Mitten in der Nacht oder tagsüber, nachmittags, früher Morgen? Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht? Ja. Und hier ist zu ihm, oder wie? Oder hast du eine Wohnung gehabt? Ich wohne hier jetzt bei meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Also hier ist erstmal zur Mitbewohnerin? Ja, ja. Ja, und dann, aber hast du ihm gesagt, dass du kommst? Ja, wir hatten das ausgemacht. Ihr hattet das so ausgemacht? Ja. Und dann kommst du in der Nacht an und gehst aber zu deiner Mitbewohnerin? Warum denn nicht zu ihm? Also bis dahin bist du ja davon ausgegangen, du liebst ihn und bist wahrscheinlich auch davon ausgegangen, er liebt dich auch. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, oder? Bis dahin war es soweit erstmal klar. Ja. Und du sagst, du investierst jetzt 60 Euro, fährst nach Berlin zu deiner großen Liebe. Ja. Kommst jetzt mitten in der Nacht an. Wann war das ungefähr? Wie viel Uhr? 12. Um 12. Aber da hättest du doch eigentlich, wenn das auch abgesprochen war, gleich zu ihm fahren können. Ja, habe ich aber nicht gemacht. Warum denn nicht? Weil das war ja noch nicht so, ja, es war noch nicht klar. Ach so. Ja, also ich habe den noch nicht erreicht und ist halt alles ein bisschen schief gelaufen. Okay, dann erstmal zu deiner ehemaligen Mitbewohnerin und dann am nächsten Morgen rufst du ihn an, oder wie? Genau. Und dann? Was sagst denn du? Was hast denn du da gesagt? Wann hast du angerufen? Um 8, um 10, um Mittag, 2, Nachmittag, 5:30 abends? Ich glaube um 11. Um 11? Jo. Und dann hast du gesagt, hey, hallo, hier ist die Anna aus Koblenz. Ja. Und der sofort, oh, nee, kann er nicht, nee, kann er eigentlich nicht, war ja abgesprochen, wa? Nö, nee, der hat erst gefreut, ja. Hat sich die erste gefreut? Ja. Warum? Ja, weiß ich nicht. Ja. Bei ihm. Da hinten kichert die Mitbewohnerin. Ja, genau. Ja, genau. Und dann, wie ging's denn dann weiter? Ja, wie ging's dann weiter? Ihr habt euch verabredet, nehme ich an. Nee, es ging dann so weiter, dass er gesagt hat, er hätte keine Zeit, er müsste arbeiten und wir würden heute Abend telefonieren, ja. Ah ja, gut, und dann habt ihr abends telefoniert? Nö, weil dann ist er schon gar nicht mehr ans Telefon gegangen. Ach, echt? Ja. Aber ihr habt doch vorher, war doch ausgemacht, dass du nach Berlin kommst. Ja, tja, so ist das. Also von ihm auch. Das heißt, du hast von Koblenz aus angerufen und hast gesagt, hallo, Werner, dann komme ich morgen oder irgendwie sowas. Ja. Also und er hat gesagt, ja, Anna, dann komm mal. Ja. Ja. Und dann bist du gekommen, dann hast du gesagt, oh, um 11 angerufen, hat er gesagt, ah, oh, ich habe gerade total hier Druck und so, kann ich, lass uns abends nochmal telefonieren. Jo. Und dann hast du angerufen und der geht nicht ran. Jo. Soll ich da mal anrufen? Nee. Wieso denn nicht? Das ist doch aber nur wirklich keine Art nicht. Ja, so sind halt die Männer. Dann soll er wenigstens die 60 Euro, aber du musst ja auch zurückfahren, also 120 Euro zahlen, oder? Ja. Das kann doch jetzt nicht sein, dass das irgendwie alles an dir kleben bleibt, die ganze. Ja, so hast du abgesehen davon, dass du Liebeskummer hast, das ist doch auch 120 Euro, ist doch richtig Geld. Ja. Na, das ist ja eine Arschgeige. Oder? Ja. Wie heißt denn der? Sag ich nicht. Na, aber Vornamen kannst du ja wenigstens mal sagen. Nee. Na, wieso? Davon gibt's da wahrscheinlich mehrere. Oder heißt der so einzigartig, dass wenn man den Vornamen nennt, dass dann gleich klar ist, wer es ist? Ja. Echt? Ich sage es nicht. Ich sage es nicht. So, und wann bist du denn gekommen? Heute oder was? Also gestern Nacht oder wie? Ja. Echt? Ja. Und jetzt hast du quasi heute früh um 11 angerufen? Dann heute Abend nochmal, der ist nicht rangegangen. Wie oft hast du noch angerufen abends? Zwei, dreimal. Ja. Und gewissermaßen, deine Rufnummer nicht unterdrückt. Das heißt, wenn du bei ihm auf dem Handy anrufst, dann weißt du, du rufst ja an. Ja, ja, klar. Und dann geht der Penner nicht ran? Ja. Los, sag mir die Nummer, ich ruf da an. Nee. Wieso denn nicht? Lass mal. Na, dem ziehen wir die Ohren lang. Ja, naja, lass mal. Natürlich bin ich jetzt nicht jemand, der irgendwie die Liebe zu dir ihm ins Herz pflanzen könnte. Ja. Aber gewissermaßen, wie ist ein bisschen Terror? Wäre ja durchaus angebracht, oder findest du nicht? Ja, doch. Ja, sag doch. Aber ich meine, ja gut, ich meine, kann ja auch nichts dafür, wenn er... Wer kann auch nichts dafür? Ja, wenn er dann auch keine Gefühle für mich hat. Ja, aber das kann er doch vorher sagen. Sag mal, da muss er doch nicht warten, bis du in Berlin bist, um keine Gefühle zu haben. Keine Gefühle kann er auch haben, als du noch in Koblenz warst. Ja. Oder? Da hast du recht. Naja, sag ich doch, na, das ist doch eine Frechheit. Ja, da muss man doch ein bisschen Terror machen. Ich weiß jetzt auch nicht genau wie, aber ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir ein bisschen Terror machen. Ja. Meinst du nicht? Nee, lass mal. Soll ich jemand anders? Soll ich so einen rumänischen Knochenbrecher? Irgendwie so einer, der eben so, oder so chinesische Dingster-Mafia. Der ihm erstmal schön mit so einem Wokmesser einen kleinen Finger abhaut. Und dann sagt, so, jetzt 9 Finger hast du noch. Die Maus ist immer da. Mit 9 Fingern kann man zur Not noch Klavier spielen. Aber jetzt überlege ich dir mal, wie es aussieht, wenn ich morgen wieder komme und übermorgen. Vielleicht fängt er dann doch an, dich total zu lieben. Ja. Könnte sein. Könnte sein, meinst du nicht? Nee, Liebe kann man nicht erzwingen. Na ja, bin ich mir nicht so sicher. Na ja. Na wieso, ey? Ich meine, wenn du jetzt echt ein scharfes Messer am Hals hast. Oder vielleicht aufs Auge gerichtet. Warum soll man da nicht, um das Auge zu retten, dann doch irgendwie zur Liebe finden? Wäre schon möglich. Ja. So an, naja, gut. Aber du hast dich jetzt quasi nicht für Rache, nicht für Wut, nicht für Hass, nicht für Terror, sondern für Trostsuche entschieden. Genau. Ich meine... Ja. Also, du hast meine Stimmung schon etwas gesteigert. Du hast mich immerhin zum Lachen gebracht. Ja. Ja. Ich meine, vielleicht, ob wir jetzt, sollen wir mal kicken, ob dich hier einer bereit wäre, dich zu trösten? Ja. Ja? Kikma, ja. Ja, Kikma. Du musst mir hier nicht meinen Dialekt nachmachen. So, also ich sage jetzt extra nochmal die Telefonnummer an, dass jetzt dezidierte Tröster anrufen und nicht Leute, die selber des Trostes bedürfen. Wer jetzt denkt, ihr könnt Anna trösten? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Jetzt rufe ich hier wie bekloppt lauter Tröster an. Hallo? Wer ist denn da? Der Timo, aber es ist gar kein Anruf. Ich habe schon vorher angerufen, dich zu trösten, weil ich einfach... Du wolltest jetzt die Anna trösten? Genau. Ja, aber wie denn? Warte mal, ich muss mal, Anna? Ja? Wie könnte denn jetzt ein Trost aussehen? Tja, wie könnte so ein Trost aussehen? Hast du ja keine Vorstellung davon, was jetzt Trost brächte, oder? Er sollte sich was einfallen lassen. Gut, Timo? Dass du jetzt einen neuen kennengelernt hast. Wie bitte? Dass du einen neuen kennengelernt hast. Einen neuen, netten, sympathischen Mann. Sympathisch ist ja aber nicht so leicht über die Lippen gekommen. Tut mir leid. Mein lieber Scholli, denkst du jetzt, da so ein Suffke kann Trost spenden? Nein, nein, nein. Zwei Suffkes! Nee, ich bin kein Suffgeld, überhaupt nicht. Ich nehme gar keine Drohung. Kinder. Von was rufst du an, Timo? Aus Berlin. Timo Ball, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Das ist genau, Timo. Anna, sag mal, wie geht's dir denn? Anna? Ja, Anna, meinst du, das ist jetzt ein Tröster? Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen dicht, ne? Ja, so ein bisschen. Ach komm, bitte nicht abschieben, bitte nicht. Tu mir mal den Gefallen, schieb mich mal jetzt nicht ab. Oh, Timo, wie alt bist du denn? Ich bin 25. 25? Oh, hallo. Meint ihr, dass ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen weggehen wollt, oder was? Ja, war bestimmt. Oder? Hast du noch Lust? Ja, wohin gehst du denn? Treffen wir uns in Schöneberg? Nee, das ist zu weit weg von mir. Wo bist denn du, Anna? Prenzlauer Berg. Naja, außerdem finde ich, der Tröster kann mal ein bisschen aus dem Arsch kommen. Genau. Und sich bewegen. Soll ich mal ein bisschen müde? Die ist irgendwie total trostlos. Anna, die hat irgendwie ganz schwere Knochen. Der tut alle weh. So eine hohle Stelle zwischen Brust und Bauch. Und dann denkst du, soll ich jetzt nach Schöneberg fahren, oder? Wie bitte? Dann zählt uns jetzt mal raus aus der Leitung hier und dann telefonieren wir. Ja, nicht, wir können jetzt hier auch eher einen Treffpunkt ausmachen. Wo bist du da? Jetzt halt aber die Klappe, wo bist du da? Es geht darum zu trösten, es geht nicht darum, dir eine Bekanntschaft zu verschaffen. Sondern wenn jetzt sich andere Tröster finden sollten, wo bist du im Prenzlauer Berg, Anna? Ich bin an der Schönhauser. Schönhauser? Jo. Schönhauser-Lehne, wo kann man da jetzt? Jetzt halt aber die Klappe, überlege gerade. Wo ist denn da deine Freundin? Kannst du mir mal deine Freundin nehmen? Anna? Meine Freundin? Ja, ehemalige Mitbewohnerin. Moment, ich reiß rüber. Timo, jetzt halt doch mal die Klappe, sag mal, sonst schmeiß ich dich raus und dann suche ich auch einen anderen Tröster, das kannst du wissen. Tut mir leid. Ja. Mann. So. Ja, hallo. Wie heißt denn du? Ines. Ja. Wo denn deiner Schönhauser? kennst du die Schiefelbeiner? Schiefelbeiner, genau, klar. Da auf der Ecke. Wo kann man da jetzt irgendwie noch... Jetzt halt doch mal die Klappe! Wo kann man denn jetzt da noch hingehen? Freistil. Wie bitte? Freistil. Wo ist denn das Freistil? Eberswalder. In der Eberswalder? Naja, eigentlich eher in der Landkriegerauf. Jetzt halt doch mal die Klappe! Wenn geht da jemand anders hin, ist auch real. So. Sag mal, ich mach die mal hier ein bisschen ruhig. So, Ines. Ja. Ihr würdet jetzt ins Freistil gehen? Ja. Echt? Auf jeden Fall. Jetzt sag nochmal, dass jemand, also die potenziellen Tröster einfach auch wenigstens wissen, wo das genau ist. Freistil ist in der Eberswalder oder nicht in der Eberswalder? Es ist Ecke Schönhauser-Danziger am Oberhof Eberswalder. Ecke Schönhauser-Danziger? Ja. Am U-Bahnhof Eberswalder. Ja. Ja, das ist zu schaffen. Da sind im Grunde, wobei, man muss ja sagen, da sind ja im Grunde 5-6 Ecken, weil die Straßen sich da so komisch kreuzen, oder? Nee. Schönhauser, Danziger, ja. Pappel, Kastanien. Ja, aber es geht um die Danziger. Danziger, Ecke, Schönhauser. Also nicht Eberswalder, nicht auf der Seite von der Eberswalder, sondern Danziger. Auf der anderen Seite, genau. Gegenüber. Freistil, Danziger, Ecke, Schönhauser. Genau. So, jetzt fragt mal die beiden Loser da, ob die das... Hallo? Ihr schöne Berger Loser. Warte mal, ich gebe dir mal eine Nummer durch und lass sie mal... Nein, jetzt ja nicht, jetzt hast du gehört. Ihr setzt euch jetzt ein bisschen in Bewegung. Wie lange braucht ihr denn die Danziger? Ecke Schönhauser. Gib mir mal die Nummer durch, dann schreib ich mal jetzt raus. Schwab rausgeschmissen, oder? Ich hab die jetzt. Ja. Pass, jetzt, ich muss hier, jetzt kommen hier gleich Nachrichten. Bleibt ihr mal in der Leitung im Moment und dann suchen wir aber einen qualifizierten, nüchternen Tröster, okay? Okay. Bis dann. Genau, würde ich sagen, bis gleich. Und vielleicht mal zwischendurch nochmal, weil Ring of Fire habe ich ja neulich aufgerufen, japanische und altgriechische Version. Ich würde jetzt erst nochmal die altgriechische spielen und dann wird hier weiter getröstet, dass er seine Freunde hat. Arno und Bruno haben nämlich eine wunderbare Version von I fell into a burning ring of fire, aber auf altgriechisch. Und das ist natürlich großartig auf altgriechisch hergestellt. Die hören wir uns jetzt an. Heis, duo, teis. Heis, duo, tres, tetra. Ho der os flegon, poete pur foracu clon, et echten hypotu portu, piptones pur foracu clon. Hypton, deston, pyrforon, kyklon, eton, kat, kat, kat, hede, heflox, fietai, kaioka, ka, ka, kyklos, pyrforos, kyklos, pyrforos. Hey, du ist die Gäuma, Ru. Sich und die Kirne meteron, synantau, so. Epison, skrives in ekasu, für mene genomen, achalino. Pipton, deston, für foron, kyklon, eton kat, kat, kat, hede, heflox, fuyetai, kaiho ka, ka, ka, kyklos, für foros, kyklos, für foros. Hypton, deston, pyrphoron, kyklon, eton, kat, kat, kat, hede, heflox, fiexoi, kaio, ka, ka, ka, kyklos, pyrphoros, kyklos, pyrphoros. So, das waren Arno und Bruno mit Ring of Fire auf Altgriechisch. Er hat kein Bock zu gehen, ist doch klar, ist mal und nicht in Chicago, sondern in Berlin. Fritz präsentiert Clouseau live in Berlin. Wart mal, oh, ihr kommt sowieso schon zu spät. Donnerstag, 19. Oktober ab 20 Uhr im Fritz Club im Ostbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Clouseau live in Berlin. Berlin. Fritz. Und das hört man. Ah, 22.38 Uhr, hört man irgendwie auch. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Der russische Präsident Putin erwartet von Deutschland Unterstützung für die Schaffung einer Freihandelszone mit der Europäischen Union. In den Beziehungen zu seinem Land könne Deutschland aber weiterhin führend bleiben, sagte Putin in Dresden. Überschattet wurde der Besuch vom Mord an der regierungskritischen Journalistin Politkovskaya, die heute in Moskau beerdigt wurde. China hat sich für Strafmaßnahmen gegen Nordkorea wegen des Atomtests ausgesprochen. Das Vorgehen müsse aber angemessen sein, sagte der UN-Botschafter Wang. Beobachter gehen nun davon aus, dass China Sanktionen des Weltsicherheitsrates mittragen würde. Das UN-Gremium hat für heute Beratungen über eine Resolution angesetzt. Die britische Polizei hat wegen des Sicherheitsalarms am Londoner Flughafen Heathrow einen Mann festgenommen. Einzelheiten nannte sie noch nicht. Ein Terminal war wegen eines verdächtigen Gepäcks geräumt worden. In Genf mussten der Bahnhof und die Innenstadt evakuiert werden. Dort war per Telefon vor zwei Bomben gedroht worden. Berlins regierender Bürgermeister Wovereit hält an einer Fusion mit Brandenburg fest. Berlin sei bereit, die Fusion in 3 Jahren zu beschließen, sagte Wovereit der Berliner Morgenpost. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte sich vor kurzem für ein gemeinsames Bundesland Berlin-Brandenburg ausgesprochen. Wetter. In dieser Nacht leicht bewölkt. Es gibt örtlich Nebelfelder bei Tiefstwerten zwischen 5 und 10 Grad. Morgen nach Frühnebel erneut freundlich. Reichlich Sonnenschein und die Höchstwerte, die liegen zwischen 18 und 21 Grad. Verkehr. A24 Pritzwalk Richtung Berliner Ring. Zwischen Herzsprung und Neuruppin gibt es Gefahr durch einen defekten LKW und der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. Männer, die noch keine sind, machen manchmal sehr viel Wind. Jeder ist ein großes Kind und glaubt, er sei ein Kerl, wie er schreit. Männer, die es werden wollen, wissen oft nicht, was sie sollen. Wenn sie mit den Augen rollen und spielen verrückt, dann lach ich mich krank. Ein richtiger Mann kann gern verzichten. Wenn ich sie nicht klasse bin, für die herzlichen Dank. Hühnerschreck. Kannst du jung bleiben? Ich meine, wenn sie hart. Das alles ist Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich spreche ins Mikrofon. Ihr könnt auch ins Mikrofon sprechen. Insbesondere Leute, die Trost brauchen können. Gerne hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und werden dann auch getröstet. Wir haben jetzt hier allerdings noch einen schweren Fall. Anna, die jetzt Trost braucht und eigentlich Tröster sucht, oder? Ja, aber ich bin gerade nicht Anna. Ach so, du bist gerade nicht Anna, sondern nee. Du bist jetzt eben Ines. Genau. Du bist jetzt gewissermaßen der Beistand von Anna. Ja. Und aber könntest du dann vielleicht nochmal, also das einfach auch, dass man hier ein überzeugendes Bild von der Situation kriegt, könntest du vielleicht nochmal den aktuellen Gemütszustand von Anna beschreiben? Also um ganz ehrlich zu sein, hat sie geweint. Echt? Und ja, ganz, wenn du ganz ehrlich ganz bist, doll. Wenn du ganz ehrlich bist, hat die richtig ganz doll geweint. Ja, und sie kann nicht essen. Ich habe gerade extra für sie gekocht und sie hat nichts gegessen. Naja, das ist ja für Frauen manchmal ganz günstig, oder? Die haben ja dann sowieso immer... Nee? Nee. Die ist schon so dünne? Das nicht, aber es ist trotzdem nicht günstig. Wieso nicht günstig? Weil es ungesund ist, wenn man den ganzen ungesund. Tag nichts isst. Stimmt. Ja. Anstatt schön Pommes in sich reinzuschaufeln, sitzt der jetzt da mit so hängenden Augenlider, oder wie heißt das hier, Tränensäcken quasi. Genau. Die liegen bei ihr schon fast auf den Knien, könnte man sagen. Mhm. Man muss nochmal zur Klarstellung, die ist heute gestern Nacht praktisch aus Koblenz gekommen. Ja. Für 25 Euro hat er für 5-6 Stunden Fahrt auf sich genommen, um hier den Mann zu treffen, von dem sie dachte, dass der ihre große Liebe sein könnte. Ja. Hat ihn heute früh angerufen, hat er gesagt, ruf mich später nochmal an und ist dann später überhaupt nicht mehr ans Telefon gegangen. Genau. Und diese Anna braucht jetzt Trost. Ja. Und wer jetzt trösten wollte? Wenn halbautomatisch. Falsch. Genau, dann Wartet, hier. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So. Tröster. Hallo, Tröster. Hallo. Hey. Hallo. Ja, bist du Tröster? Wärst du ein potenzieller Tröster? Da ist das, der rasende Mike. Nun pass mal auf. Wie bitte? Der rasende Mike ist hier. Nun pass mal auf. Ey, wer so eine Leiche... Einfach, ne. Der ist irgendwie schlecht zu verstehen. Rasender Mike, ich würde dir mal sagen, demnächst wäre Trost zu spät. Könnt ihr da mal euer Radio ausmachen, Mädels? Ja. Ihr seid doch toll genug, ihr müsst euch doch nicht extra noch selber im Radio hören. Nee, ihr seid doch auch so toll. Hören. Genau. Aber wir haben jetzt schon mal im Grunde ausgemacht, dass potenzielle Tröster sich ab so, sagen wir mal, in einer halben Stunde versammeln könnten im Freistil. Naja, in einer halben Stunde ist ein bisschen früh, oder? Wieso denn? So ab 12. So spät? Wieso denn so spät? Naja, weil es da erst losgeht. Ach so, im Freistil geht's erst um 12. Ist das ein Club oder ist das eine Kneipe? Das ist ein Club. Ach, dann kann man da aber überhaupt gar nicht reden. Doch. Sondern muss dann irgendwie gleich eng tanzen. Da gibt's ganz, ganz kuschelige Lounges. Ja? Ja. Im Freistil ab Mitternacht quasi. Genau. Schönhauser Ecke Danzia. Ja. Genau. Wollen wir jetzt aber vielleicht nochmal jemanden so einen akustischen potenziellen Tröster hier zulassen? Ja, Mann. Ja, Mann. Hallo? Hallo? Hier, hallo. Wer bist denn du? Hier ist nochmal der rasende Mike. Hallo, rasender Mike. Ja, ich muss mal sagen, also, ohne Scheiß, also so eine geile Schnette, die du da hast, die haben... Weil die am Telefon ist, Mann, die kann man doch nicht allein lassen. Mach ich mal gleich. Moment mal. Anna Ines. Ja. Wie findet denn ihr jemanden, der sich selber rasender Mike nennt und euch als geile Schnitten bezeichnet? Denkt ihr, dass der ein Trostpotenzial über entsprechende Notwendigkeiten? Das ist lustig, ja. Ja? Mhm. Gut. Super. Rasender Mike, hast du gehört. Du bist schon mal relativ akzeptiert. Relativ, ja. Relativ. Gut an. Ja, das heißt, ihr hättet ihr beiden scharfen Schnitten, hättet aber nichts dagegen, wenn jetzt noch andere Irre sich im Freistil versammeln würden. Nein, natürlich nicht. Also ab Mitternacht im Freistil. Aber woran erkennt man euch denn? Außer dass irgendwie... Wir fallen schon auf. Dass Anna ihre Tränensäcke da über die Erde schleift. Wir fallen auf. Nein, das reicht nicht. Nee, das sagt jeder. Nein, hör auf. Das kenne ich nur wirklich. Wir sind anders als die anderen. Und dann sind alle anders und dann kennt man keinen mehr. Das ist nicht schön. Das ist nicht wahr. Doch. So, wenn dann macht mal jetzt... Wenn du würdest du das nicht sagen. Na, ich kenne dich ja nicht. Aber du bist mir auch nicht aufgefallen, weil du jetzt nicht so anders bist als die anderen. Ja, am Telefon nicht. Ja, und sonst? Schon. Wie denn? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Na, deute doch mal an. Man sollte einfach mal auf tanzende Frauen gucken. Oh, nee. Das ist schrecklich, wenn zwei Frauen miteinander tanzen, so hysterisch und gewissermaßen immer signalisierend, ach, wir würden gerne mit Männern tanzen, und wenn sich dann Männer in die Nähe wagen, ach nee, aber nicht mit dir, wir sind ja selber so scheiße cool. Boah, Hass, da wird man irre. Ja, habe ich gesagt, dass das so ist? Ja. Nee. Aber angedeutet hast du. Auch nicht. Sag mal, gib mir mal die Anna. Ich gebe dir mal die Anna. Ja. Hallo. Anna. Ja. Hast du nicht ein bisschen das Gefühl, dass Ines das hier komplett versaut? Echt? Ja, ich wollte hier immer selber auch total Trost spenden. Ja. Aber die macht mich so fuchsig. Echt? Oh. Ja, weil die sagt, dass sie so anders ist. Ist die echt anders als die anderen? Ja. Wie denn? Die ist besonders halt. Ja, besonders. Jetzt sag aber nicht, die ist total crazy. Nee. Crazy ist sie nicht? Nee, nicht mal crazy, ist echt so eine total normale Stino-Schnitte? Nee, absolut nicht. Mit so Lockenwickler im Haar und so einer Hand? Nee, die braucht keine Lockenwickler, die hat schon so unheimliche Locken. Ja, aber woher? Weil die früher mal Lockenwickler. Nee. Und dann muss sie immer eine Stunde früher als ihr Liebter aufstehen, dass der sie nicht mit Lockenwicklern erwischt, oder? Nee, die hat total oder? Die Naturlocken. Mein lieber Scholli, na egal. Ihr seid jetzt ab Mitternacht im Freistil? Jo. Und hier der rasende Roland auch? Ja. Der rasende Mai. Rasender Roland, du bist auch ab Mittag. Wo wohnst du denn, Rasender Mike? Ja, am Rasenwald. Na, dann wird es doch überhaupt gar nicht. Dann erzähl er jetzt diese Mist. Na, wie kommst du aus Pasewalk jetzt bis Mitternacht in die Schönhauser Ecke Danzia? Na, mit dem Auto. Glaube ich nicht. Aber natürlich. Natürlich, du bist 16. Und nur weil du in deinem Pionierausweis das Geburtsdatum gefälscht hast, bist du doch langsam die 18. Ich bin auf jeden Fall nicht 16. Und also, wie lange braucht man denn von Pasewalk nach Berlin? Ich sag mal, gut eine Stunde. Boah. Aber da musst du schon Gas machen. Naja, dann wirst du wohl Gas machen müssen. In gut einer Stunde ist nämlich Mitternacht. Ja, naja. Da stehen die beiden schrecklichen Schnitten da im Freistil rum. Dann fahr mal los. Und fallen auf wie Sau. Ja. Okay. Dann fahr los. Dann fahr mal los. Rasender Mike. Ja. Jetzt können wir ja nicht weiter telefonieren. Tschüss. Ja, Tempo, ab ins Auto. Genau. Ja, ob dit was wird, ob dit was wird. Hallo, wer ist denn das? Bist du oder so ein Tröster oder was? Hallo? Ist keiner. Ja, da hat doch aber einer angerufen, da ist wohl einer in der Leitung. Der ist jetzt aber derart schüchtern. Na, ich sag's dir nochmal, Freistil ab Mitternacht, dann Danzeige Schönhauser. Danke, tschüss. Die, siehst du, da war einer. Mein, oh, das ist, ey, wenn da einer so ein ganz stiller in der Ecke steht, den Blick immer gesenkt auf die Fußspitze, eigene Fußspitzen gerichtet, dann ist der das. Dann ist der zwar ein Tröster vom Herrn, traut sich aber nicht. Okay, ich weiß Bescheid. Ein nicht trauender Tröster. Aber die sind möglicherweise, ihr wisst, die stillen Wasser sind tief, die sind möglicherweise nicht unbedingt die schlechtesten. Ja, genau. Mädels. Ja. Dann würde ich, danke ich euch erstmal für, Anna, fühlst du dich denn schon ein bisschen, so auf dem Weg des Trostes gebracht? Ja. Echt? Du hast mir sehr weitergeholfen. Gut. Und aber ihr geht jetzt nachher wirklich ins Freistil? Ja, natürlich. Und hofft da, dass da entsprechende Tröster auch vorhanden sind? Genau. Na gut. Okay. Ich danke dir. Ja, bitteschön. Vielen Dank, schönen Abend noch. Danke, tschüss. Tschüss. Schwupp, wieder eine tröstet. Kinder, das ist doch nicht schlecht, wa? Ich bin eigentlich relativ stolz auf mich und spiele jetzt erstmal eine Musik. Ich bin ja gerade so verliebt in seltsame japanische Avantgarde-Folk-Typen. Der folgende ist genauso einer, Katsuki Tomokawa. Und da hören wir jetzt von seiner Platte von 1980, die heißt Sakura no Kuni no Chiru Nakao. Hören wir jetzt den, ich sag einfach mal den vierten Track, weil hier sind zwar lustige Zeichen verzeichnet, aber die vorzulesen sehe ich mich dann doch leider nicht imstande. Sakura no Kuni no Chiru Nakao heißt die CD, der Typ heißt Katsuki Tomokawa und der Song heißt Nummer 4. Und den hören wir uns jetzt an und dann geht's hier weiter, dann wird hier Trost gesucht und Trost gespendet und ich bin jetzt gewissermaßen dann der Trostmittler. Für alle, die jetzt nicht so richtig genau weiter wissen und mit dem Leben standen, die können wir außerdem einen halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Katsuki Tomokawa. Katsuki Tomokawa. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich hier schwer jemand bereit fände, der bestreiten wollte, dass es sich hier um Avantgarde Folk handelt. Japanischen dazu Katsuki Tomokawa. Und ich sage ja nochmal den Titel der CD an. Sakura no Kuni no Chiru Nakao. Genau, so ist es. So, wir machen ja heute eine Trostsendung. Insbesondere, also erstmal wird immer jemand gesucht, der Trost braucht. Der kann dann hier quasi Martin, anrufen und sagen, ich rufe ey, muss ich trösten werden an. Mit drüben Scheiße. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und gleichzeitig könnte der Rest der Zuhörerschaft praktisch verfolgen, wer da wie getröstet werden muss und hätte dann die Möglichkeit anzurufen, um selber zu trösten. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Mich dran? Ja, naja, wer? Hat ja super geklappt, Mensch. Ich hab gerade angerufen und gleich. Kick mal hin an. Hallo? Ja, wer ist denn da? Sebastian. Hallo, Sebastian. Ja. Du bist jetzt jemand, der Trost braucht, oder wie? Ja, eher schon, ja. Ich meine, bist du dir sicher? Ansonsten, oder wolltest du jetzt lieber trösten? Nee. Ich bin doch schon jemand, der Trost braucht. Von wo aus rufst du an, Sebastian? Aus Perleberg? Ja. Ah, auch ein trostloses Gebiet, oder? Ja, so sieht's aus. Ja, echt? Ja, doch. Wirklich total trostlose Gegend. Das heißt, man muss dann nachts lieber mal Radio anrufen, um überhaupt wenigstens ein bisschen Trost zu bekommen. Ja, damit überhaupt mal was los ist. Oh Gott. Sebastian. Ja. Ja, was ist denn, weswegen brauchst du jetzt Trost? Ach, irgendwie, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Mit welcher? Nur mit meiner eigenen. Mit deiner? Ja. Jetzt nicht der Zustand der Welt interessiert dich ein Dreck, der Zustand des deutschen Gesundheitssystems ist dir jeder auch am Arsch vorbei, du bist jetzt mit dir beschäftigt. Ja. Verstehe. Na, ist ja auch richtig. Ne? Man muss sich ja auch mal... Das ist ja schon schlimm genug. Ja, so viel, man muss sich ja hin und wieder mal Zeit für sich selber nehmen. So sieht's aus, ja. Genau. Wie sieht denn deine Gesamtsituation aus? Was ruft denn da deine besondere Unzufriedenheit hervor? Naja, so alles zusammen eigentlich. Das hat vor... Ja, das ist oft die Gesamtsituation eigen, dass die eigentlich so alle zusammen meinen, oder? Ja, ich wollte ein bisschen weit ausholen, um das mal zu erklären. Ja, genau. Ich wollte dich irgendwie dazu bringen, etwas zu differenzieren. Ja. Genau. Also, so, fangen wir mal gesundheitlich an. Gesundheitlich? Ja, gesundheitlich ist eigentlich in Ordnung. Gesundheitlich alles okay? Ja, ich habe aufgehört mit dem Rauchen und seitdem geht es eigentlich bergauf. Seit wann denn? Wie lange denn schon? Na, aufgehört habe ich jetzt so im Großen und Ganzen seit 8 Monaten. Boah, was heißt denn Groß und Ganzen? Also entweder aufhört oder nicht aufhört oder wie oder was? Ja, oder da rauchst du nur wenig? Zwischenphase. Ja. Mit dem Wiederrauchen. Aber gut. Im Großen und Ganzen. Und wie lange ist die kurze Zwischenphase her? Die letzte Zwischenphase jetzt 3 Monate her. Ja. Und da hat sich dann dein Gesundheitszustand verbessert oder hat sich nur nicht verschlechtert? Nee, hat sich schon merklich verbessert. Wie denn? Was, worunter hast du früher gelitten? Naja, also ich habe 8 Jahre lang geraucht und da hat sich das dann schon bemerkbar gemacht. So Zigaretten oder Pfeife oder... Nee, Zigaretten schon. Zigaretten. Wie viele denn am Tag? Schachtel bis anderthalb. Ja. Und dann, wie alt bist du, Sebastian? 23. Genau. Und jetzt ist es besser geworden? Ja, merklich besser geworden, ja. Das heißt, kein Raucherhusten mehr? Nee. Ja, das ist aber keine Kunst. Wenn man nicht raucht, kann man auch keinen Raucherhusten haben. Ja, aber darauf kommt ja an, nicht, oder? Darüber hinaus noch irgendwas? Hautunreinheiten, sind die verschwunden oder weiß ich was? Nee, die sind noch da. Die sind noch da wie eh und je. Ich sehe immer noch aus wie ein Streuselkuchen. Na, ganz so schlimm ist nicht. Gut. Ja, aber hautmäßig nicht. Trotzdem, die sagen ja immer, dass die Haut so toll dann durchblutet wird und man sieht dann aus wie ein Babypopo. Ja, ich meine, die Frage so, ob man aussehen will wie mein Babypopo, aber du bist was? Ich habe mehr Pickel jetzt. Aber ich weiß nicht, mehr? Ob das daran liegt, ja? Ich sag dir bloß, fang wieder an zu rauchen. Du siehst so schrecklich aus mit deinen Pickeln. Bist du doch gar nicht. Und du hast natürlich auch irre saumäßig zugenommen wahrscheinlich, oder? Ja, schon. Und auch diese frühmorgens hatte ich echt total interessant gemacht. Wo man dachte, Mann, kick an, ey, der Dings, der Sebastian ist so viel standen, wie es dem wohl geht, vielleicht mal rüber hin, ihm eine Tasse Kaffee kochen oder sowas. Naja, gut, egal, will ich jetzt nicht. Okay, rauche eben weiter nicht, ist auch okay. Gut, also gesundheitlich ist erstmal alles okay. Ja, darum geht's doch eigentlich nicht. Gut, finanziell. Ich habe einen Job. Also ich arbeite auf jeden Fall und ich habe so meine Kohle, um wieder rund zu kommen. Was arbeitest du? Das geht eigentlich auch. Ich bin in der Pulverbeschichtung tätig. Wo? Pulverbeschichtung? In einer großen Wieso? Was für Pulver muss denn noch beschichtet werden? Den habe ich noch gar nicht gehört. Macht keinen Spaß, sag ich ganz ehrlich. Aber ist ein Job, ne? Ja. Das heißt, aber was beschichtest du denn da? Na, ich beschichte ich gar nicht. Mit Pulver. Also ich bin kein gelernter Pulver, also Oberflächenbeschichter. Das heißt, du machst Pulver oder was? Nein, Mann, ich bereite die Teile vor, die gepulvert werden sollen. Also was sind denn für Teile? Autos? Nein, Zaunfelder, Pfosten, Werbeschilder, alles mögliche wird bei uns verzinkt und bevor es gepulvert wird, musste glatt geschliffen werden. Weil sonst kannst du ja doch klemmen. Verzinken wird immer mit Pulver gemacht? Nein, es wird erst verzinkt, mit Zink. Ja, ja, naja, ich hatte, na, wie verzinkt man denn? So elektrolytisch, oder? Man hängt ja dann in so ein Dings im Bad drin und, ja, genau, bum, bum, bum, und dann Bad, da hängt man lagert sich das Zink drauf ab, gut. Genau. Und, dann und wann kommt jetzt, schlimm, wann kommt das Pulver? Das kommt später, nachdem das Zink glatt ist. Uff, das verzinkte Ruf. Ja, natürlich. Was denn für Pulver? Ganz, was heißt normal? Spezielles Pulver zum mit, Pulverbeschichten. Mit welchem? Ja, aber warum beschichtet man denn etwas Pulver? Ich hoffe jetzt. Nein, will ich jetzt, also es wird jetzt nicht Emaille oder was? Nee, werden jetzt nicht Emaille-Schilder, die du da machst. Wie sehen die hinterher anders aus als vorher? Vorher sind sie verzinkt. Ja, dann wisst ihr, wie die verzinkte Sachen aussehen, sicherlich. Na, so zinkig irgendwie. Ja, genau. Ja, und dann kannst du dir als Kunde, wenn du jetzt mal den Gartenzaun hast, dann wird er bei uns glatt geschliffen nach dem Verzinken. Ja, also erst verzinkt, dann glatt geschliffen. Und dann? Genau, dann suchst du dir eine nette Farbe aus. Ach so, wird also im Grunde wie... Wie lackieren? Also ein bisschen robuster und fester so. Also es ist eben für eine Lackierung für draußen. Ah ja, Zaunfehler zum Beispiel. Zum Beispiel Zaunfehler oder alles Mögliche. Könntest du jetzt auch, wenn du sagen willst, also wenn du jetzt eine Freundin oder verheiratet wärst, könntest du jetzt auch den Ehering bepulvern? Könntest du den jetzt auch verzinken lassen und dann? Jungs! Ja, den bräuchte ich sicherlich nicht verzinken lassen, nee, weil er nicht so schnell rostet. Ach so, ach, der wird nur verzinkt wird nur wegen Rost. Ja. Aber den könntest du auch, sagen wir mal, deinen Schlüssel zum Beispiel verpulvern lassen. Ja, dann würde er zum Beispiel wahrscheinlich nicht mehr ins Schloss passen. Aber, ach so, echt nicht? Nee? Aber so Schloss verfahren bestimmt. Gut. Also okay, dann wollen wir mal feststellen. Gesundheitlich jetzt hier 1A. Ja. Beruflich, finanziell jetzt kannst du eigentlich auch nicht klagen. Macht jetzt keinen Spaß, aber hast einen Job. Gibt's okay. Ja genug Leute, die keinen Job haben. So sieht's aus. Also eigentlich sieht's da irgendwie dufter. Hast du ein Auto? Ja, Auto habe ich auch. Und fährt das? Ja, doch. Keine jetzt große Sorgen, wann hast du TÜV und sowas alles? Ach, das ist noch ein bisschen hin. Nee, ist noch ein bisschen hin. Jahr Sommer. Also, gesundheitlich läuft's, beruflich läuft's, ein Auto fährt. Da frag ich mich, wo brauchst du jetzt Trost? Dir geht's da, danke, dir ist da super. Im Perleberg, ringsrum schön Natur, man kann rausgehen und spazieren gehen, wenn man will, oder? Man braucht irgendwie 10 Minuten bis zum Waldrand. Ja, alleine. Alleine, genau, na, ist doch toll. Ja, nee, eben nicht. Was denn, eben nicht? Na, alleine ist doch scheiße. Na, aber eben hast du noch gesagt, die Gesamtsituation. Und jetzt jetzt ruft einer an, hat nur noch ein Bein, kein Geld und die Gehhilfe ist kaputt. Und ist alleine. Und hat eine Wohnung, wo nass das Wasser an den Wänden runterläuft. Eine Souterrain-Wohnung. Wo er so aus dem Fenster kickt, sieht er gewissermaßen die Füße der Vorübermarschierenden. Aber deine Wohnung, wo wohnst du? Ja, ich wohne im Vorort quasi von Perleberg. Also nochmal ganz ruhig und grün. Es ist noch kleiner und noch grüner, das ist richtig Dupo heißt es. Ja, und wie groß ist deine Wohnung? 50 Quadratmeter. 50 Quadratmeter, mehr brauchst du aber auch nicht, oder? Nee, alleine nicht, nee. Ja, dann sag mal, Wohnung ist auch noch super. Was willst du jetzt getröstet werden, frag mich mal. Ja, es gibt bestimmt Leute, die sind schlimmer dran als ich, aber ich dachte, ich greif die Chance mal und ruf mal bei dir an. Ja, na, das hast du wohl gemacht, aber Trost brauchst du nicht, würde ich mal sagen. Naja, du hast mich ja auch noch gar nicht nach Liebe und so eine Sachen gefragt. Ob ich dafür. Ja, Mann, Liebe, ey, Liebe ist so, Luxus. Ja. Liebe ist gewissermaßen die Petersilienkrümel auf der Kartoffelsuppe. Das sind die Sahne auf der Erdbeertorte. Also, und wir wollen es mal nicht vormachen. In der allergrößten Not frisst der Teufel die Wurst doch ohne Brot. Gut, also du willst sagen Liebe. Ja. Wie lange braucht man von Perleberg in die Schönhauser Ecke Danzig nach Berlin? Ich habe schon überlegt vorhin, aber ich denke mal, unter 2 Stunden werde ich es nicht schaffen. Ach so. Und ich muss auch um 5 wieder raus. Oh. Ja, ist ja mit Schäden und so. Und also das heißt, das Einzige, was du jetzt hast, ist keine Freundin. Ja, und dass meine Freunde, die mit denen ich ja ursprünglich von hier kam, auch alle weg sind. So. Und ich bin der Einzige, der jetzt hier so quasi versauert. So. Wo sind die alle hin? Na, Hamburg, Berlin. Hamburg. Braunschweig, Rostock. Braunschweig klingt ja geil. Nein, ich weiß ja nicht. Also der Braunschweig. Der kommt wieder. Der kommt wieder, oder? Ja. Also schlimmer als Perleberg vor Ort kann es eigentlich auch nicht sein, oder? Eigentlich nicht, nee. Ja. Und ist Perleberg vor Ort schlimm? Ist ruhig, ne? Ja, ist aber auch ganz schön. Ja, aber. Also mal ein bisschen so, Ruhe, würde ich mir irgendwie die Finger nachlecken. Ja, wir können aber tauschen. Wo wohnst du denn? Direkt in Berlin? Ja. Naja, wobei auf dem Hinter, also so nach hinten raus, ist eigentlich auch Ruhe. Wenn ja, ich nicht rausgehe, ist auch Ruhe. So, ja, nee, doch. Also da ich hier auf dem Hof wohne, praktisch, Ach so. Kriegt man ja vorne, aber vorne, selbst vorne ist relativ ruhig. Und aber hinten ist da noch ruhiger. Also ist ein bisschen alles wie Perleberg eigentlich. Aber du insofern, hast es nicht weit bis zum Laut, ne? Ja, aber ich will es ja nicht laut haben. Wenn ich es laut haben will, mache ich Radio Lens, dann mache ich Musik ganz laut an. Ach so. Ja. Ach so, und aber wie kannst du jetzt, könntest du jetzt getröstet werden? Oder andersrum, ich würde mal sagen, wenn jetzt jemand gehört hat, Sebastian, dem es eigentlich wie Bolle geht, der aber nur ihm jetzt keine Freundin, nur noch Freundin Braunschweig hat und keine Freundin, wer den trösten will, kann jetzt praktisch Warte, hier, sollte ich hier rufe anrufen. Die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Sebastian, du würdest jetzt wahrscheinlich insbesondere auf weiblichen Trost ansprechen, nehme ich mal an, oder? Warum nicht? Ja, aber nutzt der telefonisch, nützt du nicht, aber mal versuchen. Hallo? Ja, hi. Du wolltest jetzt Sebastian trösten. Nee, Sebastian wollte ich nicht trösten, ich wollte selber mal was, also ich will getröstet werden. Nee, aber da musst du jetzt später nochmal anrufen. Ich muss jetzt suchen mal gerade mal einen Tröster. Hast du diesen russischen Winnie-Pooh mit? Nee, hab ich nicht mit. Ach, schade. Oder hab ich vielleicht doch mit? Guck mal, vielleicht. Ja, guck ich mal, kann ich jetzt nicht, ich muss ja hier arbeiten. Wie stellst du dir denn das vor, sag mal? Der verzinkte Zaunfall will beschichtet werden. Verstehst du, was ich meine? Hallo? Könnt ihr wenigstens ja sagen, oder? Ja, das natürlich, sind ja auch. Aber natürlich. So, also jetzt mal hier, hallo? Hallo? Sag mal, willst du jetzt nicht Sebastian trösten? Nee. Naja, siehst du, jetzt werden aber Sebastian Tröster gebraucht. So, jetzt sag ich nochmal, wer jetzt den festen Vorsatz hätte, Sebastian zu trösten? Perleberg, alleinstehend, aber mit Auto, Beruf und ohne Zigaretten? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Insbesondere weiblicher Trost wäre irgendwie total praktisch. Hallo? Ja, der Typ braucht sogar keinen Trost. Wozu denn die ganze? Wer bist denn du? Na, wer bin ich? Na, weiblich ohne ich. Stimmt. Aber 16-jährig, oder? Vom Alter bin ich 16 Jahre, im Gesicht habe ich noch keine Haare. Na, spitze! Hallo, wer ist denn da? Hallo, ich will mal den trösten hier. Na los, dann tröste, wie denn? Naja, ich weiß nicht, also ich hab von ja... Von wo aus rufst du an? Aus Berlin. Gut, na, gut. Weiter. Aus Berlin-Reinickendorf rufe ich an. Und ich verstehe ich, ja, der scheint so ein bisschen so, gerade ein bisschen down zu sein, so in so einer depressiven Phase. Der Sebastian, genau. Ja, du hast ihn da fast... Ich weiß nicht, wie lange ist denn der schon alleine? Na, seit 7 Monaten. Ich bin schwer enttäuscht worden. Ey, ist das Mann. Hart, oder? Seit 8 Wochen raucht, seit 8 Monaten raucht er nicht, seit 7 Monaten hat er keine Freundin mehr. Nee. Brrr. Und die Tage werden außerdem noch kürzer und immer kälter. Und dann auch noch. Ich sag dir, ey. Aber kommt Zeit, kommt Vibe. Meinst du? Ja. Ist so. Wer bist du, freundlicher Anrufer? Ich bin der Nico. Nico, wie alt bist du, Nico? Ich bin 27. 27, da hast du ja 4 Jahre mehr Lebenserfahrung als Sebastian. Ja, genau. Und so vor 4 Jahren ging es mir ungefähr so wie ihm. Also ich sag echt? Mal, du hast mal das ganze Leben, Sebastian, und... Meinst du, das ist so eine... Bestimmt, ja, 23... Manchmal ist das so... Ja, das ist so eine schwere Zeit. So eine 23 Jahre alt sein, Krise? Ja, genau. Man wird so diese frühe Erwachsenheit, dann man kommt so rein und bam, bang, und dann soll man nur noch... Ja, eine Freundin haben. Ach, vielleicht liegt es auch nicht nur an der Freundin. Ja, also Sebastian, willst du eigentlich wirklich selbst eine Freundin haben oder musst du da jetzt so Erwartungen, die von außen an dich herangetragen werden, erfüllen? Nee, das ist ja niemand hier, der Erwartungen an mich stellt. Keiner. Naja, ich meine, ihr könnt jetzt arbeiten. Der Vermieter, die Frau aus dem Supermarkt, sowas, könnte ja sein. Ach, da kommt wieder der freundinnenlose Sebastian. Wie uncool ist das denn? Ja, das gibt's doch. Und so, dass du jetzt denkst, ah, scheiße, hätte ich doch lieber eine Freundin, aber ohne, dass du dich das angeht, interessiert. Es kam jetzt vielleicht auch alles nicht so ganz rüber. So. Ich glaube, du hast nicht so ganz die richtigen Fragen gestellt. Aber ich möchte sagen, Nico hat die Sache schon ganz gut erkannt. So. Also ja? Ich bin so im Allgemeinen recht depressiv. So. Und ich denke mal, dass mich da eine Freundin nebenbei noch ein bisschen aufbauen wird. Freundin nebenbei, sag mal. Aber pass auf, dann hast du eine Freundin. Und dann baut dich dir total auf. Du so, oh geil, ich hab eine Freundin und so. Und dann auf einmal ist sie wieder weg. Und dann jetzt hier scheiße. Ja, dann jetzt hier richtig scheiße. Du musst was haben, was dich aufbaut, was unabhängig ist von irgendwas anderem. Irgendwas hat er doch. Gesundheit, Auto, Beruf und eine 50 Quadratzimmerwohnung. Ja, aus dir selbst, Mann. Aus dir selbst. Nicht aus dem anderen aus. Weiß ich nicht. Also du meinst, ich muss zufrieden sein, bevor ich irgendwie... Naja. Mit mir selbst, also schon nicht depressiv irgendwo reingehen, was Neues. Ja, weiß ich nicht, aber wenn dein Job dir auch nicht so Spaß macht und so, weiß ich nicht, ey. Ein Hobby? Ob ihm ein Hobby vielleicht hilft? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, dass der so vielleicht so kleine tote Schmetterlinge so mit Nadel aufpiekst an die Wand? Das kann ja auch interessant sein, das kann ja auch irgendwie erfüllend sein. Oh, krass. Oder nicht? Ich weiß nicht, ob das so erfüllend sein soll. Oder das alte DDR-Tapeten sammeln. Das fände ich auch ein schönes Hobby. Gibt's doch bestimmt noch hier. Naja, wo denn? Ja. Die sind wie Blattgold, rar wie Gold. Ja. Alte DDR-Tapeten, ein schönes, das würde ich dir ans Herz legen. Ist praktisch besser als eine Freundin. So eine Tapetenrolle, die stellt man dann in die Ecke, kann sie mal wieder aufrollen, freut sich dran, kann sie wieder einrollen, nimmt nicht so viele Platz weg. Ja. Ist auch günstiger im Unterhalt als eine Freundin. Ja. Oder? Eine Freundin ist doch eine reine Geldverbrennungsmaschine. Sebastian, hast du dir das mal überlegt? Ja, das habe ich schon erlebt, ja. Ja? Hast du schon erlebt, oder? Ja, hier einen Eis, da einen Milchkaffee. Solange es alles schön ist, kriegt man ja auch was dafür, eigentlich. So. Zeig dir. Ja, aber was man aussieht, ob man das wieder kriegt, praktisch. Nee, ja, das habe ich verloren. Na, siehst du, sag doch. Ja. Na ja, gut. Aber Sebastian, ich habe den Eindruck, dass du jetzt durch den Zuspruch von Nico dann doch irgendwie ein bisschen reichlich dich als getröstet betrachten kannst. Ja, ja. Kann man so gelten lassen. Kann man so gelten lassen, Fall. Oder? Auf jeden Fall, danke nochmal. Genau. Ja, Mann. Jungs, ey, okay. ich danke euch beiden für euren Anruf. Ach ja, gute Mann. Sendung übrigens, ne? Dankeschön. Okay, Gott segne dich, Alter. Genau, hast du gut gesagt. Ihr seid spitze. Mann. Gott ist der Tröster. Ey, ist, glaube ich, viel, viel cooler, als wenn jetzt eine Frau angerufen hätte, Sebastian. Mann, genau, Mann. Gott ist cooler. Echt? Nico ist extrem scheiße cool, ey. Ey, ich bin echt cool. Wenn der eine Frau wäre, das wäre echt die Freundin. Ey, nee. Aber ist ihm leider nicht. Mann, nee, Gott ist cool, Mann. Ja, Gott ist cool, ey. Mann, Gott ist cool, Gott ist der Tröster. Gott ist der Tröster. Genau, Mann. Genau. Nimm deine ganzen Sorgen und schmeiß sie auf Gott, Mann. Ja. Genau, ja, siehst du, das, Gott ist geil, Alter. Oder? Genau. Ja. Tschüss, Nico. Ja, das ist okay, mach's gut. Tschüss, Sebastian. Tschüss. Tschüss. So, dann machen wir jetzt die japanische Version von Ring of Fire. Die stammt von, ich hab's mir aufgeschrieben, von Sabu und Luki. Sabu und Luki haben sich's nicht nehmen lassen, eine japanische Version von Ring of Fire. Nach wie vor gilt mein Aufruf, wenn ihr eine Coverversion von Ring of Fire in einer seltsamen, etwas entfernteren Sprache, wobei, angesichts gegen die englische Version von I fell into a burning ring of fire, ist ja im Grunde jede Sprache recht exotisch. Wenn ihr eine schöne Coverversion in einer anderen Sprache, ich fände ja toll, so mongolisch, also so Geschichten, machen wolltet, machen könnt, griechisch, türkisch, dann machtet und schickt sie mir per E-Mail als MP3 am besten an kuttner@kuttner.de. Hier jetzt von Sabu und Luki Ring of Fire auf Japanisch und dann hören wir nochmal auch nochmal eine andere Coverversion von Kleinste Zelle. Ich, Ni, San, Yon. Ai, vamos a kututa. Chi, no ringo tsukuru. Koko po, deshibaru kara. Boku wa, shi no ringo ni wa chita. Mosu hi no. リンゴに落ちた下に下に行った炎を増した。モスモスモス火のリング火のリングモス火のリンゴに落ちた下に下に行った炎を増したモスモスモス火のリング火のリングこの I know, Kultur Pakistan. Aha, you are your sitata. Mosuhi no ringo ni ochita. Shimo ni shimo ni ta. Ono omashita. Mosu, mosu, mosu. Hi no ringo. Hi no ringo. Mosuhi no ringo ni ochita. Shimo ni shimo ni ta. Ono omashita. Masu, masu, masu. Hi no ringo. Hi no ringo. Masu, masu, masu. Hi no ringo. Hi no ringo. Hi no ringo. Went on, and it burns, burns, burns. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das waren Sabu und Luki mit Ring of Fire in der japanischen Version und danach dann Ring of Fire von Kleinste Zelle. Hier ist heute Trostspendersendung. Wer Trost braucht, kann hier anrufen und kann eigentlich relativ sicher sein, irgendwie Trost zu halten. Anna haben wir getröstet, Sebastian haben wir auch getröstet. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo. Na denn nicht, wer ein bisschen zu lahm ist, ist dann eben... Hallo, wer ist denn da? Hallo. Ja, hallo, wer bist denn du? Ist Daniel. Wer ist er? Daniel. Daniel? Ja. So. Brauchst du Trost oder wolltest du jetzt Trost spenden und wartest auf jemanden, der Trost braucht? Ja, ich warte auf jemanden, der Trost braucht. Du brauchst keinen Trost? Eigentlich nicht, ne. Aber wolltest du mal vorsichtshalber anrufen oder was? Nein, natürlich nicht. Was piept denn da immer so? Ich schicke mein Handy bestimmt. Ja, also offensichtlich. Das macht gleich die Hufe hoch, nehme ich an. Was macht die? Das macht die Hufe hoch, hat man früher jugendsprachlich in meiner Zeit gesagt. Nee, ich hab einen Akku drin. Ladekabel. Ah ja, also, kannst du die rausnehmen? Das macht mich verrückt. Na gut, dann suchen wir mal jetzt jemanden, der getröstet werden will, oder? Ja. Nein, da bin ich aber gespannt, ob du da helfen kannst. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo. Ja, hallo, wer bist denn du? Muss ich mich getröstet fühlen, oder? Ich wollte wissen, wer du bist. Also ich? Ja. Muss ich das sagen? Nö, musst du nicht. Hallo, wer ist denn da? Ich brauche Trost. Wer ist denn da? Na, Icke. Wer ist denn Icke? Der Thomas. Mensch, Thomas. Ich brauche Trost. Was ist los mit dir? Ich bin krank. Ach echt? Ja. Wie denn das? Ja, richtig Uni. Vielleicht brauchst du Kopfschmerztabletten und keinen Trost. Hast du Aspirin da? Ja. Willst du jetzt hier abholen oder was? Ich hab heute so gekifft, wisst ihr? Ja, nee. Doch. Aha. Jetzt bin ich krank. Eieiei, was hilft denn jeden Kiffer krank? Aspirin? Ach, ja, Aspirin. Ach so. Ja. Ja, wie sie ohne denn? Jetzt zur Nachtschwester da von der Apotheke irgendwas. Na, hast du nicht welche? Ja, ich hab welche, aber das nutzt dir ohne. Wenn ich Aspirin, also wenn du die Kopfschmerzen hast und ich hab die Aspirin, bringt ja nichts, oder? Das ist der eine hat Durst und der andere hat was zu trinken. Na, ich dachte, du bringst sie vorbei. Ach so, ist eigentlich eine gute Idee. Oh. Ja, da wär ich ja nicht drauf gekommen. So. Sag mal, brauchst du jetzt Trost oder nicht? Nee. Doch, ich brauche jetzt Trost. Welcher Art denn? Was ist denn da bei dir los an geheimnisvollen Geräuschen? Was sind denn da für geheimnisvolle Geräusche bei dir? Ja, ich poliere ein Schloss. Wie? Das ist ein Spätzerschloss, wohne ich. Ja, merke ich schon. Von was rufst du an? Aus Spandau. Spandau? Ja. Mein lieber Scholli. Da läuft ja mal irgendwie echt der kalte Schauer den Rücken runter, wenn man hört, dass da wieder jemand aus Spandau anruft. Und du bist in Potsdam, ja? Oder? Das ist doch wahrscheinlich der Stadtbezirk der Untoten in Spandau, oder? Ach, da ist immer was los. Echt? Ja, klar. Ja, immer ab Mitternacht, wenn die Grabplatten hochgehen, oder? Ja, ruhig. Wie bitte? Ab 10 ist alles vorbei hier. Ab 10 gehen die Börse hoch. Ja, ist klar. Und dann fängt aber die Party an. Ja. Und früh, wenn die Sonne wieder aufgeht, schwupp, verschwindet der Band Spandauer wieder in seiner Höhle. Ab 10 müssen wir ihn kiffen, sonst kommen wir nicht klar. Ey, Spandau ist echt hartes Pflaster, oder? Ja, auf jeden Fall. Und aber das Kiffen ist wahrscheinlich auch erst nur der erste Schritt in Heroin, um dann zu Crack überzugehen, um dann irgendwie beflügelt aus dem Fenster zu springen. Na, so schlimm war auch nicht. Bist du dir sicher? Mein Freund wollte dich mal sprechen. Ach so, und? Weswegen? Ja, sag mal, du bist aber kurzatmig. Ja, bist du jetzt Treppen gestiegen oder wie? Ja. Mann, wie hoch ist denn Spandau? Oh, wie viele Stockwerke? Der Haneberg ist hoch. Und du wohnst auf demselben? Ja, klar. Nee. Aber ich hab da keine Hütte mehr. Sondern? Ich hab da alles verkiftet, die ganze Kohle, bin rausgeflogen aus der Bude. Ja, ach so, und jetzt hast du da praktisch, das Einzige, was du noch hast, ist ein Schlafsack und ein Handy. Genau. Und die Guthabenkarte. Und die Guthabenkarte. Und einen Raucherhusten und einen Freund. Ja. Freundchen, gib mir den nochmal. Nein, der traut sich nicht, der ist zu schüchtern. Na, gib doch mal her, Mensch. Nein, okay, wie heißt er denn? Das ist der Stefan. Stefan. Hi. Hallo Stefan. Was ist los? Na, ist doch schön, dass du da bist. Ja. Ist der Thomas nicht ganz alleine? Ja. Kannst du den trösten, oder? Ja, selbstverständlich. Muss ich jetzt nicht machen, müssen wir jetzt nicht extra jemanden wildfremdet bemühen, sondern er kennt dich, du kennst ihn. Ja. Du weißt, die Chemie zwischen euch stimmt. Du weißt, was los ist, du weißt, worum es geht. Trost. Genau. Super. Mensch, ist es schön. Der Dritte in dieser Sendung erfolgreich getröstet. Ich danke euch für euren Anruf. Danke. Bitte. Tschüss, schöne Nacht noch, viel Spaß, schöne Party noch in Spandau. Okay. Okay. Ciao. Tschüss. Hier kommt Syd Barrett. Legende, Gründungsmitglied von Pink Floyd, vor kurzem dann rausgeschmissen. Immer ein bisschen verrückt gewesen, immer dann noch ganz selten tolle Musik gemacht. Vor kurzem gestorben. Syd Barrett mit Octopus. Barrett. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Hallo. Wer bin ich? Erster Tipp. Ich bin nicht Shakira. Zweiter Tipp. Ich spiele im Olympiastadion, aber leider nicht bei Hertha, deswegen spiele ich alleine. Dritter Tipp. Mein Vorname beginnt mit H. Letzter Tipp. Ich bin nicht Hobby Williams. Auch nicht Harry im Urlaub. Fritz präsentiert den Mann, den jeder kennt, weil jeder seine Lieder kennt. Der Mann, den jeder kennt, weil jeder seine Lieder kennt. Am 13.06.2007 live im Olympiastadion Berlin. Kommt vorbei. Solange es noch Karten gibt, gibt's Karten überall, wo es Karten gibt. Fritz. Und das hört man. 23.33 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Der russische Präsident Putin erwartet von Deutschland Unterstützung für die Schaffung einer Freihandelszone mit der Europäischen Union. In den Beziehungen zu seinem Land könne Deutschland aber weiterhin führend bleiben, sagte Putin in Dresden. Überschattet wurde der Besuch vom Mord an der regierungskritischen Journalistin Politkovskaya, die heute in Moskau beerdigt wurde. Berlins regierender Bürgermeister Wowereit hält an der Fusion mit Brandenburg fest. Berlin sei bereit, die Fusion in 3 Jahren zu beschließen, sagte Wowereit der Berliner Morgenpost. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte sich vor kurzem für ein gemeinsames Bundesland Berlin-Brandenburg ausgesprochen. Nach einer Serie von Amokläufen an US-Schulen hat Präsidentengattin Laura Bush eine Tendenz zur Gewalt in der amerikanischen Gesellschaft für das Blutvergießen mitverantwortlich gemacht. Um die Schulen sicherer zu machen, müssten die Grundlagen und die grundlegenden Ursachen angegangen werden, sagte sie. Zum Sport. Der deutsche Fußballnachwuchs hat die Teilnahme an der U21-Europameisterschaft im kommenden Jahr verpasst. 4 Tage nach der 0:1-Hinspiel-Niederlage in England verlor die DFB-Auswahl heute in Leverkusen auch das Playoff-Rückspiel mit 0:2. Wetter. Diese Nacht leicht bewölkt, es gibt örtlich Nebelfelder bei Tiefstwerten zwischen 10 und 5 Grad und auch morgen nach Frühnebel erneut freundlich und reichlich Sonnenschein. Höchstwerte wieder 18 bis 21 Grad. Verkehr. Bleiben wir noch beim Nebel. A10 östlicher Berliner Ring, Schwanebeck Richtung Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und der jeweils nächsten Anstoßstelle in beiden Richtungen gibt es Sichtbehinderungen durch Nebel. Ansonsten gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon. In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, help! when darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, the day of judgment God is calling. War pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Warpigs waren das, Black Sabbath. Schon durchaus, wie ich finde, auch trostspendende Musik. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Geht gleich los. Wir hören uns jetzt nur mal schnell an, was passiert, wenn ihr da beim halbautomatischen Anrufbeantworter anruft. Ihr wisst ja immer, wenn ihr gerade nicht gequatscht wird oder gerade gequatscht wird und ihr nicht zu Wort kommt, habt ihr die Gelegenheit, beim halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen. Die Nummer habe ich ihm durchsagen lassen. Das wird dann alles aufgezeichnet. Clever von David zusammengeschnitten und hört sich dann unter Umständen so an. Oh. Ich mach mich nass. Geil. Da geht mir doch glatt einer flitzen. Sag mal. Hallo Kuttner, ich habe ein wunderschönes Gedicht für dich gefunden. Das geht so, warte. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Das kann es ja, es hat ja Zeit. Ende. Ja, ich möchte mal zur Abwechslung etwas zu der politischen Großwetterlage sagen. Ich finde es vollkommen unmöglich, dass diese fünf Staaten, die für sich das Monopol genommen haben, dass sie die Kernwaffen, die Atomwaffen besitzen dürfen und nun einfach jetzt so ein Theater machen, zum Beispiel wegen dem Iran. Die Staaten Indien und Pakistan, die haben sich einfach in diesen explosiven Club selbst hinein manipuliert, haben Atombomben gebaut, haben noch Raketen, haben vor aller Welt Versuche gemacht. Und weil Indien und Pakistan gute Beziehungen zu den USA unterhält, hat die sogenannte Weltgemeinschaft, die ja von den USA offensichtlich manipuliert wird, einfach akzeptiert, dass also Indien und Pakistan nun auch in diesem Kreis der Atomwaffenbesitzer drin sind. Aber der Iran, der noch gar keine Atomwaffen hat, da wird ein Fass aufgemacht, da wird gedroht, weil das sind doch völlig unhaltbare Zustände, dass da gewisse Staaten und vor allen Dingen Israel hat bisher noch nie dementiert, hat wahrscheinlich auch Atombomben, aber keiner weiß es genau. Aber wie gesagt, Indien und Pakistan, die sind nun auch in diesem explosiven Club drin. Aber wegen dem Iran und jetzt auch wegen Nordkorea, da wird nur so ein Fass aufgemacht. Was ist denn das für eine sonderbare Weltgemeinschaft, die so mit den Problemen umgeht? Darüber muss man doch mal ernsthaft nachdenken, wie lange das noch so geht. Und immer noch wird der Krieg der USA gegen den Irak von der übrigen Welt akzeptiert, der unter dem Vorwand begann, der Irak hätte Massenvernichtungswaffen und in Wirklichkeit hat er ja wohl gar keine gehabt. Der Krieg, der findet da immer noch statt und die übrige Welt akzeptiert das. Es sind also vollkommen unhaltbare Verhältnisse und darüber muss doch mal ernsthaft diskutiert werden. Spaß waren das mit From a Summer to Another Summer. Auch eine wunderbare japanische Band von einem Typen, der irgendwann mal in so einer linksradikalen Partei war, dann Zeuge Jehovas wurde, sich nach dem Typen, der den längsten Namen im Neuen Testament hat, benannt hat, Mahershalal Hashbaz, jemanden gefunden hat, der so rum ein bisschen rumorgelt und dann sich immer Leute sucht, die eigentlich von Musik keine Ahnung haben und mit denen eine Band gegründet hat, Mahershalal Hashbaz. Das war From a Summer to Another Summer, was eben den halbautomatischen Anrufbeantworter betrifft, weil es gibt ja immer wieder Beschwerden, dass er so spät kommt. Das war, was wir jetzt gehört haben, war eigentlich der unbearbeitete halbautomatische Anrufbeantworter von der nächsten Woche. Wir werden den, der diese Woche eigentlich zu hören sein sollte, dann jetzt auch gleich noch hören. Ansonsten könnt ihr, habt ihr schon Vorgeschmack gekriegt, könnt ihr da noch weiterarbeiten, den zu füllen, den halbautomatischen Anrufbeantworter, und zwar so? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. So, ansonsten ist das hier die Sendung. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ansonsten ist heute eine Sendung, die in trostloser Zeit hier so eine Art Trostmarkt etabliert. Das heißt, Leute, die Trost suchen, können hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wir haben schon verschiedene zu trösten gehabt. Anna mit Liebeskummer aus Koblenz nach Berlin gefahren, die in 10 Minuten im Freistil in der Schönhauser Ecke Dancia jetzt zu trösten sein dürfte. Wir hatten Sebastian gehabt, der eigentlich keine Probleme hatte, außer keiner Freundin. Aber wer keine Freundin hat, hat auch keine Probleme. Getröstet werden wollte in Perleberg. Sebastian, wir waren noch Thomas. Also so, wer Trost sucht, hier anrufen. Wer denkt, ey, ich bin echt ein Tröster, ich kann nicht, ich hab's raus, kann auch hier anrufen. Hallo, wer bist denn du? Brauchst du eher Trost oder willst du trösten? Ja, hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist der Steffen. Steffen? Ja. Mensch, jetzt musstest du erstmal überlegen, wer du eigentlich bist, ja, oder? Ja. Mann, Steffen, du scheinst mir ein recht trostloser Geselle zu sein. Ja, ich brauch Trost. Du brauchst Trost? Ja. Aber warum denn? In welcher Beziehung denn? Ja, folgende Sache halt. In zwei Wochen spielt der Fußball, da wollte ich zum Fußball. Was ist in zwei Wochen? Ja, wollte ich zum Fußball. Da wolltest du Fußball spielen? Nee, ins Stadion. Da wolltest du ins Stadion? Genau. Aber da wusste ich noch nicht, wann Hertha spielt. Warte nochmal. Da wusste ich noch nicht, wann Hertha spielt. Verstehe ich jetzt nicht. Also, Hertha spielt ja nämlich an, auch im Stadion. Genau, aber wann? Samstag oder Sonntag war die Frage. Ja. So. Und dann kam endlich der Spielplan raus und haben gesagt, Sonntag. Sonntag. So konnte ich also Samstag mehr Arbeit nehmen, so kriege ich ein bisschen mehr Geld. Ja. So. Und heute sagen sie Samstag. Und ich muss sagen, ja, doch. Ist und, das eine Scheiße, und oder? Wer schuld ist. Wer denn? Die Nazis. Die Nazis? Die Nazis sind schuld, weil sie die Demo verschieben. Sie wollten erst Samstag demonstrieren. Sind Hertha jetzt die Nazis? Nein. Haben doch verschoben. Aber wegen der Nazi-Demo. Aber du hast gesagt, Hertha hat verschoben, die Nazis haben verschoben. Jetzt gehe ich davon aus, Hertha sind die Nazis. Und du wolltest zur Nazi-Demo. Und jetzt musst du arbeiten. Eine Scheiße, oder? Mensch, da ist mal ein anständiger Nazi, will mal ordentlich demonstrieren und muss wieder arbeiten. Jetzt ist das eine Kacke, oder? Hier den demokratisches Scheißsystem am Laufen halten. Dabei ist man doch prima Nazi und hat sich extra freigenommen. Die wollten... Wer? Haben das Spiel Sonntag angelegt, damit die Nazis Samstag demonstrieren können. Und nun haben die Nazis... Hertha hat extra auf die Nazis Rücksicht genommen, dass die in Ruhe demonstrieren können am Samstag und dann am Sonntag zum Fußball gehen, oder wie? Der DFB hat gesagt, das ist gefährlich, deswegen lassen sie Sonntag spielen, damit die Nazis demonstrieren können am Samstag. Und damit die am Sonntag auch zum Fußball gehen können, oder wie? Damit die Fans dann Sonntag ohne Angst ins Stadion gehen können, genau. Na, aber wieso? Dann sind da vielleicht die ganzen Nazis im Stadion. Gut, das kann ja natürlich sein, aber die werden ja nicht demonstrieren an dem Tag. Sag mal, aber dem DFB haben sie auch ein bisschen den Kopf geschissen, oder? Was ist denn da los? Das wäre doch viel praktischer zu sagen, ey, ja, also jetzt müsst ihr euch entscheiden, entweder ihr seid Nazis oder ihr seid Hertha-Fans. Betet zugleich geht nicht. Und jetzt wird es wieder so gemacht, dass man alles unter einen Hut kriegen kann. Nur die Anstände der arbeitenden Bevölkerung, der du dich zurechnen darfst, die ist ausgeschlossen vom Spiel. Ich habe ja angerufen, warum sie jetzt eine Woche vorher das ändern haben. Frechheit. Die Nazis, die wollen doch nicht demonstrieren. Deswegen können sie zum Spielen. Jetzt sehe ich überhaupt ja nicht mehr durch. Wer sind denn nur die Nazis? Und pass mal auf. Ich hab ja schon mal angerufen, die fragt man nicht, wie nun stattfindet, weil ich noch nicht klar. Bei mir? Nein, beim DFB. Ach so, ja, hast du aber Glück gehabt, dass du nicht bei mir angerufen hast. Ich bin nämlich nicht der DFB. Am Sonntag findet das Spiel statt. Ja. Weil am Samstag die Nazis demonstrieren wollen. So. Ja. Und nun haben sie aber die Nazis. Du nimmst das aber echt irgendwie echt ein bisschen unbeschwert mit den Nazis, oder? Und die Nazis haben jetzt die Demonstration abgesagt. Du hast das Spiel wieder auf den Samstag verlegt haben. Total dämlich. Sag mal, da haben die, hat der DFB extra so einen Nazi-Kalender? Ja. Und kickt immer, wann sind die Nazis wo? Ja, angeblich wollten sie mich schützen vor den Nazis. Und dann, dass sie selber... Was? Wer denn? Ach, also ich sehe, sag mal, du zeichnest jetzt hier aber echt doch ein ungünstiges Bild vom DFB und von Hertha. Ja. Ist das wirklich so? Ist so, ja. Ist so. Kannst du jetzt mal zusammenfassen, wie es ist? Ich sehe jetzt überhaupt gar nicht mehr durch. Nee, ist so, ja. Auf jeden Fall muss ich jetzt am Tag arbeiten, während meine Hertha spielt. Wird das scheiße? Das ist scheiße. Ja, das ist kacke. Und da brauchst du jetzt Trost. Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Dann musst du doch wissen, ob du Trost preist oder glaub, brauchst du oder nicht. Schenken kannst. Ich glaube, du bist kein Fußballfan. Ja, ich sehe da nicht. Wenn ich will, bin ich ja, Fußball. Nee, ja, hast schon recht, ich bin kein Fußball. Deswegen, aber könnt ihr jetzt nur den Fan Trost spenden? Oder auch ein Nazi? Oh Gott, das ist also kein Nazi jetzt. Nazi nicht? Nee. Gut. Dann würde ich jetzt mal. Lücke, aber der ist jetzt hier da. Der könnte Trost spenden? Am besten wäre ja MC Lücke. Ja, aber der könnte jetzt, wie könnte der denn Trost spenden? Naja, der hat Verständnis. Na, Verständnis, na, jetzt hör doch mal auf, Verständnis habe ich auch. Sag mal, hältst du mich für so verständnislos? Nee, das nicht. Na, was hast du denn für ein Bild von mir? Hältst du mich echt für so total hartleibig? Aber der kann geht mir am Arsch vorbei? Aber der kann dich so als Hardrock-Fan so richtig in mich hineinversetzen, so richtig doll. Ja, na, ich könnte heulen jetzt. Ja? Ja. Na, ja, nein, ich hab ihm gesagt, ich kann heulen, ich hab ihm gesagt, ich könnte heulen, ja. Konjunktiv. Ja. Ja. Okay. Das nimmt mich total mit, ich bin absolut betroffen. Ja, danke. Dann kam heute so in im Laden, ich arbeite im Laden bei Rewe. Spitze. Ja? Ja. Und da kam in drin, hat gesagt, guten Tag, was wollen Sie denn, weil sie mich so komisch angekickt hat, ne? Aber Rewe ist aber, was gibt's denn da, so Lebensmittel, Kaufhalle praktisch. Genau. Ja. Ja, aber wenn jemand in eine Kaufhalle kommt, fragt man dann, ja, was Ahnung, wollen Sie? Ey, wenn es ein Schuhgeschäft ist, dann kannst du natürlich, hatte, womit kann hatte, ich Ihnen dienen? Aber das ist ein Lebensmittel. Naja, klar, da hätte man irgendwie Tomaten kaufen. Ja, wollte sie liegen gehen? Guckte, hat so gekickt, als ob sie eine Frage gesucht hat. Ja. Suchen Sie was? Er hat jetzt mal guten Tag gesagt, dann sagt sie, nee, ist klar, dann kriegt sie mir böse an, was ist denn? Ja. Warum sagen die guten Tag? Sie müssen nicht den Abend sagen. Also eigentlich ist es 17:30. Ja, recht hat sie. Ja, 17:30. Ja, nur weil du an deinen scheiß Fußball und die immer an den Fußball und an die Nazis denkst, nein, kannst du nicht mehr guten Abend sagen. Aber 17:30 ist doch noch guten Tag, oder nicht? Nee. Ich hab gesagt, worüber reden sich denn die Leute oft, halt so gedacht. Na, vor allem halt durch Spaßeshalber, wo ich da weiter lang ist, halt zu dir nur gesagt, schönen Nachmittag, nur hat sie mir blöd angekickt. Na, aber zu Recht. Ja, wieso denn? Naja, weil du guten Nachmittag sagt man sowieso nicht. Nein, man sagt Nachmittag nur. Moin, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Ja, gute Nacht verbietet sich. Gute Nacht ist mit Küsschen verbunden ins Bett bringen. Ja, oder schön. Das kannst du jetzt auch wieder in einer harmlosen Tomatenwaage suchenden Käuferin nicht zumuten. Ja, aber 17:30, ab wann sagt man guten Abend? Na, ab 17:25. Schreib dir das mal schön hinter deine dicken, ja, Rewe-Ohren, genau. Muss ich mal nachgucken, nicht, dass ich jetzt bitte. Ja, genau. Wann fängt das Spiel an eigentlich? Das Spiel? Ja. Ja, Samstagnachmittag. Ja, um 15:30. 15:30, da kann man einen guten Tag sagen. Ja. Deinen Kollegen. Aber wenn du rausgehst aus dem Stadion, dann müsstest du schon guten Abend sagen. Ja, na gut. Den Polizisten und den Nazis draußen vorm Stadion. Aber trotzdem, ja. Gibt's denn andere Probleme? Ich meine. Meinst du dich oder meinst du mich? Nee, also. Ach so, du meinst die Olle, wa? Wegen der Ansprache, ja. Ja. Nee, blöd, gibt da eine Probleme oder nicht? Wiss ich auch nicht. Naja, wiss ich nicht. Ja, willst du jetzt Trost haben? Ja, ja. Sollen wir jetzt einen Fußballfan suchen, der dich trösten kann? Wenn es ihn gibt. Mir nimmst du das ja nicht ab, oder? So, wenn es jetzt trostbereite Fußballfans gibt, ist hier eure Nummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Die. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Die Leitungen sind voll, wobei das wechselt immer so ein bisschen. Ja. Heben dann welche auf, aber rufen wieder welche an. Mal kicken, ob du jetzt hier im Fußball tröstest. Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Hier ist Lutz. Lutz? Ja. So, was hast denn du für Verhältnis zu Nazis? Weil gehst du am Samstag demonstrieren? Lutz, sag mal, bist du verrückt? Was denn? Sag mal. Was ist denn? Warum hast du jetzt angerufen hier? Lutz! Ja? Warum hast du jetzt hier angerufen? Na, ich will das sagen hier, was du mir fragst. Dir mal darauf eine Antwort geben. Ich will dich ja nicht fragen. Na klar, du hast doch was gefragt gerade. Was sind denn die wichtigen Naturkonstanten, von denen man hoffen kann, dass sie weiterhin konstant bleiben, weil sonst die Welt aus den Fugen gerät? Jede kleine Hilfe. Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel. Was noch? Lutz? Da hat er gleich wieder aufgelegt. Ich stell mal eben eine intelligente Frage. Er sagt, er will die Fragen beantworten, aber ja. Schwupplicht auf. War vielleicht doch nicht. Hallo? Ja, pass mal auf. Willst du jetzt hier trösten? Ja, was ist denn das für ein Hertha-Typ da? Icke? Ja, na, das ist der Rico. Ist das ein Nazi oder was? Nein! Nein, das war jetzt alles ein bisschen konfus, das gebe ich gerne zu. Ach so, ich dachte. Nein! Das war die Nucht in. Ich glaube auch. Aber wie findest du denn, dass der Fußball sich extra nach den Nazi-Demos richtet? Das muss ja nicht sein, ne? Ist das Skandal? Sport ist Sport, ja. Was heißt denn das jetzt? Da kommt man, also Sport ist Sport, wenn, dann würde ich sagen, Sport ist Mord. Okay, damit kann ich was anfangen. Aber Sport ist Sport, ist ja, Sport ist Sport. Wetter ist Wetter, Scheiße ist Scheiße, Radio ist Radio. Wieso ist danach... Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Ist danach eine Demo oder was, ja? Nach dem Spiel, ja. Sag mal, der hat überhaupt ja nicht zugehört. Du willst ein Tröster sein, du hast überhaupt ja nicht zugehört. Was ist denn da los? Naja, genau, das ist es. Rufe mal beim DFB an. Hast du mal, Rico, die Nummer vom DFB? Ich? Ja. Nee, jetzt nicht aus dem Kopf, da muss ich erstmal ins Internet gehen. Ja, ins Internet? Ja. Morgen soll ich doch abgeben. Na, dann ruf doch mal da beim DFB an. Morgen und sag, was denn da bei den... Nein, Sonnabend oder Sonntag. Was denn, bei Bayern? Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt am Sonntag zur Nazi-Demo gehe oder zur Hertha oder was. Also Hertha spielt am Samstag auswärts in München. Ja, ich meine... Na, ich denke am Sonntag. Die Woche darauf meint er doch, zum Rückspiel. Die Woche darauf. Was ist danach? Na, die Nazi-Demo. Nach dem Spiel? Nee, vorher. Und das an den Olympiastadion? Nee, aber am Tag vorher. Genau. Und was hat der damit zu tun? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie kommt jetzt bei Rewe, geht dann runter und drüber. Da wissen die nicht mal mehr, ob die Tag oder Abend sagen sollen. Die Demo, und wo die Tomatenwaage ist, weiß sowieso keiner. Aber ich würde mal beim DFB anrufen. Die Demo, haben irgendwie den Überblick. Die Demo sollte da stattfinden. Dann genau, so. Ja, verstehst du? Wie heißt denn der andere eigentlich? Hm? Du bist Rico, wa? Der Fußballfan. Ich? Ja. Nee, Steffen. Aber ich nenne dich jetzt Rico. Okay. Ich habe mich jetzt dafür Rico entschieden und ich finde, ja, das eigentlich auch eine gute Entscheidung von mir, genau, oder? Rico ist ein Torsten. Rico ist ein Spitzenname. Wer war der andere? Ich bin der Thorsten. Thorsten. 25 Jahre Hertha-Fan. Thorsten nenne ich jetzt Werner. Na gut. Damit wir hier ein bisschen Unordnung schaffen. Ist sowieso schon chaotisch. Werner, du bist Hertha-Fan? Ja, 25 Jahre. Ja. Und Hertha spielt ein Du bist 25 Jahre? Also 25 Jahre bin ich Hertha-Fan. Und wie alt bist du? 38. Seit 13 bist du Hertha-Fan? Ja, so ungefähr, ja. Mann! Rico, wie alt bist du denn? Icke? Ja. 22. Musst du immer Icke fragen. Ich weiß, dass du Steffen heißt. Aber du könntest jetzt mal merken, dass du Rico heißt. 22. Außerdem hast du sowieso eine Weile gebraucht, rauszukriegen, dass du Steffen heißt. 22. Was heißt du? 22. Ja. Also das ist ein ganz junger Spund, der Rico. Ja. Werner. Und der weiß jetzt eben nicht genau, ob er zu Rewe, zur Nazi-Demonstration oder zu Hertha gehen soll. Ja. Was würdest du ihm denn da raten? Ich würde lieber zu Fußball gehen. Ja. Ja. Hat er mehr würde ich auch. Aber macht er nicht. Der geht zu Rewe. Kann er ja eben schwänzen, ja. Ist es gegen die Nazis oder für die Nazis? Rewe? Wie sind ohne Rewe ist egal. Da gehst du rein, da wirst du nicht gefragt, ob du Nazi oder Kommunist bist. Da gehst du zur Kasse, nimmst dein Tomatenbeutelchen, fragst, wo die Tomatenwaage ist und wirst dann mit einem heiteren, guten Nachmittag verabschiedet, trotzdem wird schon Abend ist. Nee, das ist deine Scheiße alles, oder? Was ist denn das nun? Ja, ich sehe da ohne durch. Totales Chaos. Hertha spielt doch in zwei Wochen gegen wen? Gegen München. Gladbach. Gegen Gladbach. München-Gladbach. München-Gladbach. München-Gladbach. Nee, München. München-Gladbach. München-Gladbach. Da, wo sie Transrapid bauen wollen. Von der Flughafen aus. Von München nach Gladbach. Von München Flughafen nach Gladbach. Genau. Das sollte erst am Sonntag stattfinden. Genau, das sollte am Sonntag stattfinden. Ja, und jetzt aber bei den Nazis demonstrieren. Jetzt schieben die das um. Ja, und jetzt kann ich verstehst du? Und die Nazis wissen ja nicht mehr, wo sie hingehen sollen, also zu Rewe oder zum Fußball. Das Spiel sollte Sonntag stattfinden statt Samstag. Das ist aber vielleicht auch raffinierte Verwirrungsstrategie, oder? Dass die Nazis jetzt, vielleicht geht es ja nicht gegen dich, Rico, vielleicht geht es gegen die Nazis, dass sie überhaupt ja nicht mehr wissen, wo vorne, wo hinten ist. Auf einmal stehen sie im Antifa-Block und brüllen Nazis raus, bis sie merken, sie selber sind die Nazis. Und gehen raus. und fragen dann, ey, wo ist denn hier der Ausgang? Wir wollen mal raus hier, Nazis raus, hat es eben geheißen und so, verstehst du? Aber da musste extra ein Fußballspiel verlegt werden, ne? Ja. Genau. Wegen so eine Scheiße. Unglaublich. Haben die nicht, vielleicht hat der DFB nicht überlegt, mal die Rewe-Filiale zu verlegen. Auf den Sonntag. Ohne Blöde, oder? Oh, man muss bloß irgendwie sich was einverlassen. Ich lasse die jetzt in die Rewe-Halle verbrennen, weil ich das jetzt gesagt habe. Nee. Die Nazis, ach so. Na, oder das, oh, wenn du Glück hast, spielt Hertha einen bei Rewe. Nee. Das wäre doch unlässig, oder? Sitzt du schön an der Kasse, kannst du gut... Kannst du gut. Und immer wenn der Schiedsrichter vorbeikommt, den Scanner einschalten. Piep, piep, piep. So. So, mal kurze Zwischenfrage. Sagt man jetzt guten Morgen oder guten Abend? Das sagt man jetzt guten Morgen, würde ich sagen. Nein, Quatsch. Jetzt sagt man Tag. Tag? Ja, das würden die Nazis sagen. Nein, stimmt doch nicht. Die Nazis sagen was ganz anderes. Ja, die sagen was ganz anderes. Ja. Genau. Ja. So, aber der Rico scheint mir recht getröstet zu sein. Ja, jetzt bin ich getröstet. Oder? Ja. Also sag mal, mehr Verständnis hätte der MC Lücke aber ohne ihn bringen können. Na, auf jeden Fall immer Samstag 3 Punkte und dann ist das gut. Ja. Ach, echt? Ja, sicher. Wir schlagen die Bayern. Wo liegt denn Hertha jetzt? Wie weit ist denn jetzt schon? Ja, oh, wir sind Tabellenführer, ja. Gibt's die Hertha-Bubis eigentlich immer noch? Ja. Gut, bin ich ja beruhigt. Die haben doch vor 10 Jahren haben die immer irre Schlagzeilen gehabt. Hertha-Bubis. Ja, ich weiß nicht mehr genau warum, aber warum? Weil so ein Endspiel war ein DFB-Pokal. Ach, kicke an, die Hertha-Bubis. Genau. Aber jetzt? Da haben wir 1-0 verloren gegen Leverkusen. Eieiei. Ja, und das hat der Kirsten das Tor geschossen, in der 89. Minute. Eine Scheiße, das weißt du noch von vor 10 Jahren? Ja, habe ich vorher geheult im Stadion. Geheult? Könntest du jetzt immer heulen, dass man mal... Nee, jetzt nicht mehr. Schade. Aber ich meine, das ist doch trotzdem traurig, 89. Minute, oder? Das war wirklich, ja. Wir dachten, das liegt genau in der Verlängerung. Also mir kommen die Tränen. Oh. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, wenn das 10 Jahre her ist, aber mir kommen die Tränen. Nein, 89. Minute ist auch nicht recht. Ja, ist wirklich so. Das ist doch wie mit den Italienern. Ja. Aber wer war nicht? Bei Lost Bunny, oder? Bei Fußball-Weltmeister-Dings da? Nee. Wer denn? Na, sag mal, habt ihr nicht Fußball-Weltmeisterschaft, Public Viewing? Ich war da wie ein Irrer auf der Fanmeile immer rauf und runter. Und ihr? Ja, was war das? Ihr? Ja, schön, Nazi-Demo oder was? Nee, schön bei Rewe rumgesessen. Draußen tobt die Fußball-Weltmeisterschaft und die feinen Herren machen sich bei Rewe gemütlich. Ach, noch ein Sternburg-Pilz auf meine Kosten. Nee, Sternburg gar nicht. Sternburg gibt's nicht bei Rewe? Doch, aber... Das ist ein Loserladen. Gibt's doch? Ja. Ist doch super. Ja, nicht? Aber schmeckt nie. Wieso denn? Natürlich. Nee. Na. Dann lieber das andere. Ja, Schulter ist, wa? Nee, klar, Hertha und Schulter, es ist doch alles eins. Wie heißt der Politiker, der eine? Lambsdorff? Gibt's den als Bier? Nee, der andere. Westerwelle? Nee. Nee. Schröder? Der aus Baden-Württemberg, wer ist denn der? Oettinger. Genau. Den gibt's als Bier? Besser als Stermo. Ja, sag mal, hast du die Frisur von dem mal gesehen? Würdest du das trinken? Ich kann nicht mehr. Mann, dann kick dir den feinen Oettinger nochmal an. Da würde ich aber lieber eher Sternburg in den Bundestag wählen. Oder als Ministerpräsidenten haben wollen. Das soll ja schmecken und gut aussehen. Ja, ich glaube nicht, dass Oettinger schmeckt. Geh mal ran. Hast du schon mal an so einen Ministerpräsidenten geleckt? Die schmecken nach Schweiß und Talg. Ja. Ja. Das ist ja sowieso eine Talgshow, von daher ist jetzt auch nicht. Mann, Rico und Werner, ihr seid mir echt beten im Paar. Werner heißt der andere. Der ist seit 25 Jahren Hertha-Fan. Der Thorsten. Und der weiß, wann in der letzten, vor 10 Jahren die Hertha-Bubis gegen Leverkusen mit einer 89. Minute hat Kirsten nämlich nur ein Tor geschossen. Genau. Das war eine Scheiße. Ich hätte heulen können damals. Ich hab ja heult. Wir haben ja heult. Genau. Wir haben, was wir heult haben, Werner, oder? Mann, vorne richtig, mein Lätzchen war richtig nass. Ja, ich hab mir einen Eimer vorher. Ja, vorne mein Brustlätzchen war total nass geheult. Oh. Oh, da hat Mutti aber Ärger gemacht. Die Salzflecken gehen dann nie wieder raus. Oh. Wow. Naja. So. Naja. Hast du auch bald Feierabend? 50 Minuten. Ja, ich muss hier noch Kasse machen und dann ist so. Mach mal deine Abrechnung langsam. Genau, die Abrechnung muss ich nochmal. Mann, Kinder, aber ihr scheint mir doch jetzt recht getröstet zu sein. Ja, jetzt können wir schlafen. Oder jetzt ist es ein bisschen besser. Wann spielt denn Hertha nur? Ja, Samstag. Samstag? Ja. Das heißt, wir sehen uns Sonntag auf der Nazi-Demo. Ja. Weil Samstag kann er nicht, da ist er bei Rewe. Im Stadion. Gut, okay. Jetzt kommt der Musik, wa? Ja, jetzt kommt Musik und der richtige halbautomatische Anrufbeantworter, so wie er sein soll. Gut. Dann seid ihr ein bisschen beruhigt, oder? Alles klar. Ja, alles klar ist gut. Das glaube ich ja nur gerade nicht. Wann ist denn nur die Nazi-Demo? Ja, Samstag oder Sonntag und irgendwie ist Rewe noch dazwischen. Also wann die Nazi-Demo ist, maybe ja, wo das mein Spiel ist. Aber. Genau, recht hast du. Ja. Tschüss Rico, tschüss Werner. Ja, tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Hertha-Liedchen hier, Hertha. Die Harten kommen in die Harten. Hertha kommt ins Olympiastadion. Buddy, you're a bar, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disc. bass, kicking your can all over the place, singing, street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Kann ich gerne ins Radio quatschen. Nee, die verhält mir nicht. Dann ist trotzdem mit. Okay, ich bedanke mich nochmal, wab. Startet mal im Radio aus, wäre ganz cool. Schickt bei mir ein paar T-Shirts. Ein großes L und X an, ach, L und X an Matthias Hertha am Rodeberg 5. Ach so, Neutrowin ist das Ort, das Land. Das ist ein ganz großes Land. Gut, okay, ich bedanke mich. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Ja? Halbautomatisch an! Anruf! Hallo Kuttner, ich bin's Wolle. Tut mir leid, dass ich ein bisschen stotter. Das liegt daran, weil ich so ein bisschen, Erkältungstee getrunken habe. Ich muss dir mal was vorspielen. Pass mal auf, ich glaube, das kennst du auch. Wenn es nach der Siegesfeier, wieder an die Arbeit geht, Rauchen Vietnamsgenossen, unsere Solidarität. Alle auf die Straße, gut ist der Mai. Alle auf die Straße, Saigon ist frei. Alle auf die Straße. Tut mir leid, ich habe nicht. Ich höre alte Kommunisten, die da. Kutter, tut mir leid, dass ich angerufen habe, aber. Hörst du, Saigon ist frei. Ja, Tag ist Daniel. Also, ich mache einen Aufruf an alle alten Pioniere, mache eine Untersuchung über die erlebte Geschichte in der Pionierorganisation, speziell mit dem Liedgut, und brauche dann noch ein paar Kandidaten für eine Umfrageaktion. Verschicke einen Fragebogen per E-Mail und würde mich freuen, wenn sich Interessenten melden. Die können mir mit einer E-Mail Betreffzeile Fragebogen an gottundpferde@web.de ja ihre Bereitschaft signalisieren, und dann werde ich den Fragebogen als Anhang zuschicken und dann hoffentlich zurückbekommen. Ich bin ein Mauerblümchen und wollte nie im Museum enden. Drum lebe ich heute im Mauerpark und freue mich auf den 1. Mai-Tag. Ja, spiel doch mal Keimzeit oder City. Richtig schöne alte Lieder heute. Wer passen, Leute? Hast ja noch ein paar Minuten schön Zeit. Grüß wohl. Schöne Grüße aus Hören. Ja, na, Abend, Kuttner. Ich wollte mal kurz richtig stellen, dass der Diet Arbeitsschau Ostler nicht von Keimzeit, sondern von Fluchtweg ist. Nicht, dass noch irgendein Wessi, der das vielleicht nicht kennt, dann sich falsch merkt. Juti, das war's schon. Danke. Ciao. Ja, hallo, hier ist Chris FM. Ich bin der westliche Westmoderator aus dem Westen, genauer gesagt aus dem Frankenland. Und ich grüße euch. Also, und ich spiele euch nur westliche Westmusik. Also, bis auf weitere. Eine Vereinigung hat doch überhaupt nicht stattgefunden. Die alte Bundesrepublik hat die DDR annektiert und das ist alles. Und wenn da jemand meint, das sei keine Annexion, na, der sollte das doch mal klären. was blieb denn von der DDR übrig? Das war doch nicht allzu viel. Genauso ist es doch, wenn zwei Betriebe sich regelrecht vereinigen. Der eine ist Krause und der andere ist Lehmann. Da muss der neue Betrieb heißen Krause und Lehmann. Sonst hat der eine den anderen einfach ausgeschluckt. Nicht? Und genauso ist es doch, wenn sich zwei Staaten vereinigen. Dann hätten, als noch beide Staaten existierten, beide Staaten eine gemeinsame neue Verfassung ausarbeiten müssen. Es heißt, die haben sie ins Gehirn geschissen und vergessen umzurühren, was unlogisch ist. Man müsste eigentlich sagen, sie haben ungerührt. Und doof bleibt doof, da helfen keine Pillen und keine Medizin. Und man darf nicht Mallorca, sondern Mallorca. Und bloß nicht Hörer gegen Hörer. Und man betont Brindisi, nicht Brindisi. Zum dritten Mal die Frage, wer singt jetzt? Popala Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Und sind schon die Wälder gelb, die Storpelfelder, und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, heute hier Trostsendung. Das heißt, wer Trost braucht, ruft Warte, hier an. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wer denkt, er könnte Trost spenden, ruft da auch an. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Lev, und zwar, ich möchte Trost haben. Wer bist du? Lev, also wie russischer Name, Lev. Lev? Ja. Lev? Ja, Lev. Ja, bist du denn russisch oder bist du nur ein russischer Name? Nein, ich komme aus Moskau, aus Russland, ja. Ah, du sprichst aber sehr ganz unrussisch. Ja, ich weiß, ich bin mit dir hierher gekommen. Also ich bin jetzt mittlerweile 14, aber ich kann es mittlerweile recht gut. Aber ich kann auch auf Russisch was sagen. Sag mir, was ich sagen soll, wenn du willst. Na, das wird dir, dass du primitiv aus die Tavarische Roko Petrobina, so was. Ja, was deutsch bin ich nicht понимаю, извините. Kick mal ihn an! Ja, ja. Mein lieber Scholli. Da müsste ich ja hier gleich, habe ich jetzt was dabei? Nee, schöne Russmusik rausholen. Ach, ärgerlich, wieder nicht. Naja, gut. Lev. Ja, und zwar folgendes. Wie alt bist du? 14? Ich bin 14 jetzt. Sag mal, sind immer noch Ferien, war oder was? Ja, deswegen, ja. Ja, du musst, deswegen bist du 14. Deswegen willst du dein ganzes Leben lang 14 bleiben, um immer schön Ferien zu haben. Naja, Hauptsache nicht 16 oder Spandauer, nicht? Aber okay. Okay. Der alte Moskauer spricht. Ja, ja. Mein lieber Scholli. Nein, nee, Mutti verreist, Bruder bei Oma, also nachts aufbleiben und, ja, kurz anrufen. Genau, nachts aufbleiben, Radio unsicher machen. Ganz genau. Okay, also soll ich mit meinem Problem kommen? Lev, ja. Lev kommt von wahrscheinlich Leo Leonard, irgendwie sowas. Naja, also ich würde man mich Lover nennen. Lover. Und das wäre aber der Verkleinerungsname, oder? Naja, also sonst würde es nämlich Löwe heißen und deswegen ist es Lev. Und auf Russisch ist Lev ein Löwe. Und das ist deswegen... Ganz Leon, ach so, dann wird es im Deutsch, also quasi, naja, so Leon heißt ja, ja auch Leon, Löwe, Leo, wa? Lev wäre das. Ja, Leon, Leon, Lev. Super, genau. Ah, kannst du richtig noch richtig total richtig Russisch? Ja, ein paar grammatikalische Fehler kommen vor, aber ansonsten. Aber geht's. Grundsätzlich kannst du das. Ja. Super. Also, beneidenswert. Ja, danke. Ja. So, Lev, du brauchst aber Trost jetzt. Ja, also es hat was mit Computer zu tun. Oh. Ja. Also Hilfe kann hier nicht geleistet werden. Naja, nur Trost. Naja, Trost ebenfalls, aber ich glaube, viele werden mitfühlen, weil das Problem scheint bekannt zu sein. Welches denn? Naja, also kennst du, weil Handys haben... Oder warte mal, nochmal zurück. Ja. So, freundinnenmäßig ist bei dir alles okay? Naja. Ja, also auf jeden Fall so, dass du denkst, naja, ist auch real. Ja, momentan ja. Gut. Taschengeldmäßig auch? Nicht ganz, jetzt könnte mehr sein, aber ja, reicht. Aber grundsätzlich schon. Gesundheits... Perfekt. Auch. Eltern sind okay? Und wie? Geschwister? Ja, nerviger kleiner Bruder, der ist... Ja, hin. Aber das gehört irgendwie auch dazu. Ja. Und ohne den würde er mir auch was fehlen. Das stimmt. Also eigentlich rundrum alles okay. Der einzige Trost, den du jetzt wirklich brauchst, ist quasi computermäßig. Ja, also soll ich es genauer beschreiben? Ja, ja, ja, natürlich, okay, klar. Okay, und zwar Handys haben Bluetooth, damit man ja die Dateien senden kann. Und vor 2 Jahren, also okay, 1. Januar 2003 oder 2004 müsste es gewesen sein, Bluetooth-Stick gekauft für USB an den Computer, um das ja Handy zu verbinden. Und ja, nicht doof. Ja, 21 Euro, na, ich weiß, vielleicht hören ja auch welche zu, die es nicht wissen, deswegen. Ja. Und hat 21 Euro gekostet und das Teil musste ich schon einmal umwechseln, weil Windows nicht in der Lage ist, das Teil richtig zu erkennen. Und nun habe ich halt Windows XP, ja, das neue Service Pack drauf und so weiter und das Teil will einfach nicht funktionieren. Und da dachte ich eigentlich, also... Wie lange denn schon nicht? Wann hast du dich gekauft? Ist ja schon ewig her, oder? Ja, aber die Garantie läuft erst am Januar ab, deswegen. Ja, aber wie lange hast du das jetzt schon? Naja, so fast 2 Jahre. Also ich hatte früher Windows 2000 vor 3 Monaten auf XP umgewechselt. Ja. Und seitdem funktioniert das Teil. Ach, seitdem? Nicht. Also bis dahin hat es funktioniert und jetzt naja, seit einem Vierteljahr? Auch nicht problemlos, also weil Windows die Treiber nicht ganz so haben will. Oh, ja, ja. Und deswegen habe ich erstmal Treiber aus dem Internet geladen, weil es nicht funktionierte. Na, vergebens, nach 3 Monaten bin ich dann doch jetzt zu Saturn gestern gegangen. Ja. 5 Minuten erstmal warten, weil die Typen, also, die hatten nicht dasselbe Modell. Und dann haben sie tatsächlich herausgefunden, ich hätte irgendwo im Internet tatsächlich, also die meistgefragten Fragen da anschauen sollen. Und dass das Problem bekannt sei. Nun habe ich denselben Weg gemacht, der da im Internet stand und funktioniert immer noch nicht. Und naja, das Geld geben sie ihm auch nicht zurück. Okay, 21 Euro ist nicht so viel, aber trotzdem. Aber ist schon klar, natürlich für, also als Schüler, 14-Jähriger und so. Ja, okay, sagen Sie mal so, ich kenne mich also für mein Alter ein bisschen besser aus als andere. Ja. Und ich hatte auch ein bisschen selber rumgebastelt und so. Aber das kotzt mich an, dass also Bill Gates bekommt da seine Milliarden für, aber genau, sein Betriebssystem erkennt nicht das, was man im Laden gekauft hat. Und die Firma kann ja letztendlich auch nichts dafür, weil ja Windows schuld ist, dass es nicht funktioniert. Ach so, ja. Ja, das war jetzt so eine Klage. Das war eine Klage und ja, also scheint bei vielen vorzukommen. Ja, also, und, von daher wäre jetzt, meinst du, wahrscheinlich praktisch, wenn einer anrufen würde, der... Dasselbe oder ähnliches hat. Dasselbe oder ähnliche Probleme hat und dann wäre einfach hier teiltet Leid, halbet Leid. Ganz genau. Super, also das wäre dann jetzt gewissermaßen Trost genug, wenn jetzt jemand anriefe, der auch so ein Windows XP Bluetooth Problem okay hat. Genau. Und sich ärgert und auf Bill Gates und Saturn rum meckern möchte. Eigentlich auf die ganzen Mediamarktketten und auf die genau ganzen. Okay, gut, dann also das wäre hier die Nummer für Leute, die jetzt Trost Warte, zu spenden ich bereit rufe die wären. Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und dann will ich noch irgendwie bei dir entschuldigen, und zwar ist es das erste Mal, dass ich also im Radio anrufe. Da musst du dich nicht entschuldigen. Nee, aber davor hat nämlich dreimal ein Typ angerufen, der sich also Kunden angeschrien hat, und naja, und das war ich, also ich war dazu aufgeregt, also nicht, dass wir so dann ist okay. Nee, okay, ja, super. Das ist aber schön, die Entschuldigung nehme ich doch dankend an. Hallo, wer ist denn da jetzt? Tachchen. Möchtest du jetzt dem Lev Trost spenden? Windows XP-Problem auch? Erstmal nicht völlig überrumpelt, aber ich habe genau wegen diesem Scheißproblem wirklich angerufen. Super! Hier ist der Lev, der hat genau das Problem. Ja, hast du das auch? Ja, nee, ich habe ein anderes Problem. Wer bist du? Ich bin der Kai. Kai? Aus dem P-Berg. Kai und Lev, zwei Typen mit drei Buchstaben im Vornamen. Schön. Na, Wahnsinn. Ist nicht so häufig, oder? Rico zum Beispiel hat vier Buchstaben. Werner hatte sechs Buchstaben. Leon auch. Leon hat auch vier Buchstaben. Und Bluetooth hat mehr Buchstaben. Ja, Bluetooth, genau. Aber du, Kai, du hast jetzt ein anderes Problem, aber könntest jetzt gewissermaßen qualifiziert mit Lev so rumkotzen und ihm damit Trost spenden. Ich konnte erst kotzen und dann konnte ich mich wieder freuen. Folgendermaßen, das Teil, was er hat, diesen Bluetooth-Stick, den habe ich mir vor einer Woche genau gekauft. Und der hatte bei, darf man hier Firmen nennen? Ja, darf man, sonst hätte er ja nicht Saturn gesagt. Bei Medimax 15 Euro kostet der. Bei Saturn kostet der gleiche Stick 30 Euro. Ja, bei ihm hat er 21 gekostet, aber wenn er nicht funktioniert, ist jetzt der Preis auch relativ egal. Wobei natürlich besser ist es billig und funktioniert nicht als teuer und funktioniert aber nicht. Aber Kai, ist die Firma zufällig Sitecom oder Sitecom? Das ist genau das Teil, was ich meine. Durchsichtig mit einer roten Schrift, genau. Genau, das habe ich auch. Ehrlich. Willkommen im Club. Du hast wahrscheinlich diese dünne Packung, wa? Dort, wo der Stick von außen sichtbar ist. Ja, der ist so sichtbar, dass sie mir die Packung auch, dass sie die wieder haben wollten, aber ich habe gesagt, ich hab sie nicht mehr so. Jedenfalls habe ich bei Saturn diese Teile für 30 Euro gekauft zuerst, habe dann gesehen, dass es das für die Hälfte gibt, und dann habe ich bei Saturn gesagt, ey Leute, nehmt das Ding zurück, ich weiß, wo es billiger ist. Haben die gesagt, nein, sie haben es schon benutzt. Ich so, ich hab's ja nicht benutzt, ich hab's nur ausgepackt. So, haben sie zurückgenommen, ich hatte Spaß und die Hälfte bezahlt, deswegen kann ich sagen, guckt vorher, bevor ihr kauft. Nee, also es hat ja von Grund darauf auch schon mal funktioniert, aber bei XP läuft es auf jeden Fall. Ja, ich habe Service Pack 2 drauf. Und bei ihm aber nicht? Ja, genau. Kai, jetzt werd mal, hebt mal hier nicht so an, bei ihm läuft es nicht. Jetzt sag nicht, es läuft, wenn es nicht läuft. Alles löschen. Das sind nämlich die Treiberinstallation, das Verfahren selber hat sich seit Service Pack 2 für Bluetooth-Sticks anscheinend geändert. Und das wissen halt die Hersteller anfangs nicht. Und das Problem ist, so sieht es aus. Aber das, was nämlich bei den Herstellern auf der Internetseite steht, das stimmt nämlich gar nicht. Na, siehst du? Vor allem aus dem Grund, weil man nicht der Packung entnehmen kann, was für eine genaue Version des Sticks man überhaupt hat. Genau. Und es gibt drei verschiedene online, die man auswählen kann. Und schade. Genau, so sieht's aus. Alles viel zu kompliziert. Lösch dein Betriebssystem, spiel ganz normal XP rauf, benutze diesen Stick. Sag doch mal, bloß wegen jetzt hier blöden Blauzahn. Ja, genau. So, nee, Quatsch. Ich hab ja nur den Bluetooth-Stick gekauft damals, weil meine scheiß Speicherkarte aus meinem scheiß Handy mein Kartenlesegerät hat das nicht anerkannt. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, kauf den Bluetooth-Stick. Hast du Sony Ericsson? Nee, ist Nokia. Ach so. Naja, sag mal, aber Kai, ey, du bist jetzt hier echt bloß ein blöder Angeber. Der Junge braucht Trost. Na, Trost. Trost? Trost, den kann er sich holen, indem er sich einen neuen kauft. Nein, Trost von dir. Von mir? Ja. Heute Nacht, zu dieser Tageszeit. Naja, genau deswegen, darum geht's in der Sendung. Das ist wir leben in trostlosen Zeiten und darum mache ich die Sendung, die Trost spenden soll. Die ey, jetzt gewissermaßen Licht am... Wieso denn du? Ich, weil ich heute nur Frust auf Arbeit hatte. Ja, aber du solltest jetzt aber anrufen, um Trost zu spenden. Ja. Und dann hängst du hier und saugst Trost wie Sau. Das ist nicht schön. Ja, ich gebe mich geschlagen. Okay. Gebe ich mich geschlagen? Ja. Aber Lev, du bist jetzt noch ungetröstet, wa? Naja, ich kann damit leben, aber es ist natürlich schade. Weil ich habe eigentlich gedacht von sich heraus, also ich bin nicht der Einzige, der in Berlin und Brandenburg dieses Stick gekauft hat. Ja. Und dass da, es liegt daran, wahrscheinlich hast du Service Pack 1 noch drauf. Ja. Und da war das halt noch anders. Damals würde es noch funktionieren, aber ich habe halt das Neuere drauf, Scheiße. Das stabiler ist und deswegen funktioniert das nicht. Ja. Kannst du auf das nicht verzichten? Ich kann auf das verzichten. Ich find's bloß scheiße, wenn ich Geld dafür ausgegeben habe und das die Hersteller nicht hinkriegen. Aber von der Tatsache her, okay, mir ist das dick egal. Ich brauche nicht unbedingt, ich kann damit leben. Aber die Tatsache, dass der Hersteller es nicht packt. Genau. Beziehungsweise zwei Hersteller sogar. Da bist du verrückt. Monopolismus. Genau. Oh mein Gott. So, na, das war doch jetzt. Lev, fühlst du dich jetzt wenigstens so ein bisschen getröstet? Und wie? Ja, Kai, du doch nicht. Ich habe Lev gefragt. Ich hab ja Lev, Lev, du fühlst dich getröstet? Und wie, ja. Echt? Und wie so, ja? Ja, danke. Brrr. Also ich fühle mich jetzt irgendwie nicht also so, dass ich jetzt dass hier wirklich so viel Trost rumgekommen ist, aber nur aus dem Grund, weil sowieso niemand anrufen wird, der dasselbe Problem hat, denke ich mal, deswegen. Also ach so. Ja, ja, das ist wie essen und nicht zunehmen und der Einzige sein, Wahnsinn. Genau. Ja. Okay, dann super Vergleich, irgendwie Rewe Hertha mäßig. Ich danke euch für euren Anruf. Okay, vielen Dank auch. Okay, tschüss. Ciao. Japanische Trostmusik. Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Er hat kein Bock zu gehen, ist doch klar. Ist mal und nicht in Chicago, sondern in Berlin. Fritz präsentiert Clueso live in Berlin. Donnerstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Clueso, live in Berlin. In Berlin. Fritz. Und das hört man. Und zwar um 0.34 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Und zwar mit Matthias Karkow. Die israelische Luftwaffe hat am Abend offenbar versucht, durch einen gezielten Raketenangriff in Gaza-Stadt einen ranghohen militanten Palästinenser zu töten. Das verlautete aus palästinensischen Sicherheitskreisen. Das Geschoss habe das Fahrzeug jedoch verfehlt, hieß es. Eine Serie von Explosionen hat am Abend mehrere Viertel der irakischen Hauptstadt Bagdad erschüttert. Über 10 Detonationen waren zu hören. Nach Angaben der Polizei ereigneten sie sich vor allem in den von Sunniten bewohnten Stadtbezirken. Nach einer Serie von Amokläufen an US-Schulen hat Präsidentengattin Laura Bush eine Tendenz zur Gewalt in der amerikanischen Gesellschaft für das Blutvergießen mitverantwortlich gemacht. Um die Schulen sicherer zu machen, müssten die grundlegenden Ursachen angegangen werden, sagte sie. Die Ölpreise sind auf den niedrigsten Wert seit fast 8 Monaten gefallen. Ein Barrel Öl wurde in New York für 58 US-Dollar gehandelt. Das war der niedrigste Schlusskurs seit dem 16. Februar. Der deutsche Fußballnachwuchs hat die Teilnahme an der U21-Europameisterschaft im kommenden Jahr verpasst. 4 Tage nach der 0:1 Hinspiel-Niederlage in England verlor die DFB-Auswahl heute auch in Leverkusen das Playoff-Rückspiel mit 0:2. Wetter. In dieser Nacht leicht bewölkt, örtlich Nebelfelder, Tiefsttemperaturen zwischen 5 und 10 Grad und am Tag danach Frühnebel erneut freundlich, reichlich Sonnenschein. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 18 und 21 Grad. Verkehrsmeldungen haben wir nicht, wünschen deshalb eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt. Blue Moon. Nach der Schlacht waren viel Kameraden tot. Das war Renft mit Nach der Schlacht. Der ist gestern gestorben, oder? Klaus Renft. Naja, gut. Wir haben uns heute ganz schön verquatscht hier. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ganz schnell ein bisschen Hektik, Trost spenden. Hallo, wer ist denn da? Fabian hier, hallo. Hallo Fabian, du brauchst auch Trost. Ich brauche Trost, in gewisser Weise, ja. Ja, was heißt in gewisser Weise? Du bist ja echt ein Trostrelativist. Ach, ja, wir haben vor einiger Zeit schon mal geredet. Ja. Da ging es um Ausbildung und... Aha. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Nee, nicht so richtig. Ich wusste nicht, was ich werden wollte. Und? Ich weiß es immer noch nicht und deswegen brauche ich Trost. Och Mensch, was habe ich dir denn damals geraten? Naja, nichts Konkretes, wie du bist. Fleischfachverkäuferin, aber. Wie weit heißt, wie du bist? Naja, du, von dir hört man ja selten was Konkretes. Naja, aber du kannst, musst schon zugeben, dass es natürlich mir schwerfällt, dir einen Ausbildungstipp zu geben. Das ist richtig, ja. Das musst du natürlich selber rauskriegen. Ja, das. Und genau auf dem Weg kann ich dich nur begleiten, indem ich dich verunsichere. Das ist, Sonst wirst du Versicherungsvertreter und das willst du nicht werden und das wäre jetzt auch wieder zu konkret. Nö, das ist ja jetzt. Genau, so von nicht. Daher bin ich eben auch Verunsicherungsvertreter. Ja, aber super, super. Also die Funktion erfüllst du wunderbar. Ja, man weiß sich hinterher nicht mehr, wo vorne und hinten ist, oder? Richtig. Genau, das ist super. Aber das macht dich ja aus, Herr Kuttner. Ja, genau. Was machen wir jetzt mit dem Trost hier? Ach so, ja, jetzt. Wie kann ich den denn kriegen? Ja, weiß ich auch nicht. Krieg ich den zugeschickt? Nee, du kriegst ihn nicht zugeschickt. Ich könnte jetzt höchstens nochmal einen Aufruf starten und sagen, wer jetzt einen ausbildungsunsicherheitsdesorientierten jungen Menschen glaubt, trösten zu können, der sollte hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, du denkst jetzt, Trost spenden zu können, ja? Hey, Grutti, hier ist Silvia. Mensch, Silvia, du hörst jetzt aber, wir haben Fabian hier auf der anderen Leitung, der nicht weiß, was er werden will und jetzt irgendwie Trost braucht. Ja, Fabian, hi Fabian. Hallo. Silvia. Du klingst sehr erfahren, Silvia. Na, ich bin ja auch eine alte Frau von 45 Jahren. Na, das ist doch nicht alt. Da bist du doch in der Blüte deines Lebens. Weißt du was ich gemacht habe? Ich bin auf dem Schiff, hab meine Jugend verbracht, hab gelernt, Seemannsknoten hinter den Rücken zu binden, war. Hab mein Sportschifferpatent gemacht. Wollte Dekorateurin werden oder eigentlich auch Bürogehilfin und bin Floristin geworden. Und ich danke dir, lieben Gott, dafür. Bist du zufrieden? Na echt, weil es der geilste Beruf war. Floristin? Floristin, Blumenbild. Ja, aber das ist jetzt nicht, was Fabian werden könnte, Floristin. Nee, aber Fabian, wozu hast du denn Lust? Was macht dir Spaß? Ich weiß es nicht. Wie alt bist du denn, Fabian? Ich bin zarte 18 Jahre alt. Zarte 18 Jahre alt. Hast du schöne Pappe gemacht? Nee. War es das vor? Ja. Hast du reiche Eltern? Nee. Und musst du selber arbeiten? Naja, ich weiß es nicht. Also, meine Eltern sind ja. Naja, ich weiß es nicht. Hast du wurdest konfirmiert? Eingesegnet? Ja. Hast du was gespart von? Oder hast du alles verkloppt? Ja, was gespart natürlich. Na, siehst du. Davon kannst du erstmal eine Pappe machen, wenn das reicht, das Geld. Weißt du, damals war halt noch zu meiner Zeit Führerschein, also ich hab Führerschein Klasse 3. Eigentlich wollte ich damals auch noch Einser machen, war Motorrad. Aber naja, hat nie geklappt, weil mein Alter seine Kohle auf die Spielbank, unser Geld auf die Spielbank verpasst hat. Das ist ich bin ein Motorradrocker geworden, ein Fahrradrocker. Oh, ich stehe so mit Lederjacke und so. Na logisch, Alter, ey. Fabian. So stelle ich mir das vor. Na, dann weiß ich jetzt, was ich werden will. Und Silvia, du scheinst mir echt Queen of Trost zu sein. Ja, meinst du? Ja. Ja. Ja, ich meine, jetzt geholfen ist ihm nicht, aber getröstet scheint er mir. Naja, in gewisser Weise ist es mir jetzt doch besser. Oder? Du musst deine Fähigkeiten... Versuch einfach das, was du kannst, irgendwie, wozu du Bock hast, Alter, und dann bete zu Gott. Ah ja, können. Klappen, wa? Und du willst Sicht machen, Kater. Wie? Erstmal eine Pappe machen. Ja, da bin ich, da werde ich anfangen jetzt mit. Ja, macht das. Man muss da ordentlich lernen. Und niemals so doll besoffen Auto fahren, so wie ich das gemacht habe, dass ich auf der linken Spur auf der Autobahn gekreuzt habe, weil ich so viel gesoffen habe vorher. Und niemals im Radio noch schon betrunken ist. Ich will immer schön vorsichtig fahren. Ja. Gut, ich muss dann ins Bett. Na gut, halt die Ohren steif. Ich hier was, Alter. Ich gehe davon aus, dass du echt getröstet bist bis zum... Das reicht erstmal eine Weile, oder? Ja, oder? Da können jetzt noch zwei, drei Katastrophen passieren. Du Trost, du hast irgendwie jede Menge Trost. Also schön, dass er mir helfen konnte. Bitte zum lieben Gott, das klappt das schon. Stimmt, ja. Eingesegnet ist er ja. Trust in God believe. You must be a believer. Are you English? Is your English good? Ja. Well, that's good. Wow. Herr Kunde, ich muss dann schlafen gehen jetzt. Okay, hey, mach schön. Aber danke für die Hilfe und ich wünsche noch, wünsche was, wa? Ja, dir auch. Mach es gut. Tschüss. Ciao. Silvia. Ja. Ich muss jetzt hier ruckzuck weitermachen, weil wir ja noch den Zusammenschnitt von David hören müssen. Ach, oh, das doch. Du bist aber überziehen. Genauso wie vorhin. Das war ja eine Jaule mit dem Scheiß. Wie ist das Sound gerade? Da wollte ich mich schon beschweren. Was, womit? Das ist die Rolle vom Soundgarten, vom Hip-Hop-Soundgarten. Ach so. Da wollte ich mal beschweren. Naja, das macht bei... Das wirklich sein. Haltet euch mal an die Zeit. Das macht bei Dings selber. Jetzt hör auf, hier rumzumeckern. Gut, Alter. Bis später. Ja, oder tschüss, Silvia. Ciao. Gut, Alter. Das knallt ja hier aber immer rein. So, dann hören wir jetzt hier noch die Partisanen von Mamur und dann aber den Zusammenschnitt. alle Start in die Zukunft. 57. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 29 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also gingen wir zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz-IV in Charlottenburg, das auch Jürgen neuer Arbeitsplatz werden sollte und für das er sich auch gleich ein Geschäftskonzept überlegt hatte, nämlich, dass sich Leute Musik wünschen könnten, die wir dann gemeinsam vortragen würden, und zwar als Band mit dem Namen Three of Hearts, wobei Jürgen schnell gewisse Zweifel kam, die der Anfang von vielleicht ganz normalen bandinternen Streitigkeiten waren, die unter anderem dazu führten, dass wir überlegten, ob wir den Radiosender, den ins Leben zu rufen wir gedachten, nun in der Kneipe oder draußen an der frischen Luft betreiben sollten, an die wir auch gingen, um sofort Zeugen einer Tabakladen-Razzia zu werden. Nichtraucher bist? Drecker Nichtraucher. Es tut mir leid. Mann, ich würde interessieren, ob da gleich jemand abgeführt wird. Na. Warum denn? Ich weiß ja nicht, was Tabakkindern normalerweise zur Last gelegt wird. Ah. Vielleicht Anstiftung zu gesundheitsgefährdendem Verhalten. Oh Gott! Ah, ich glaube, die sind da nicht mehr ganz so zimperlich mittlerweile. Das wird ja auch nicht bei den Tabakkindern bleiben. Ja. Ich würde dir ein Feuerzeug schenken. Ein Feuerzeug? Was soll ich denn damit? Zeig mal her. Mhm. So, warte mal. Hast du gar nicht dabei, wa? Also normalerweise sind es ja die Wester, die irgendwelche Versprechungen machen im Geschäftsleben und dann nicht einhalten können. Hier ist es! Ist das nicht spitze? Habe ich dann doch dabei. Aha. Ist ja nicht nur kein Zippo, sondern nicht mal ein Markenartikel. Musst du mal genauer hinkicken. Ist ja noch aus dem Osten. Das ist doch toll! VIB Zündwarenwerke Riesa. Oder heißt es Riesa? Weiß ich nicht. Funktioniert das überhaupt noch? Ja, logisch. Aber was soll ich denn damit? Ich rauche doch überhaupt nicht. Ich würde es ja zum Beispiel Kerzen mit anzünden. Genau. Könnte Jürgen aber auch. Nee, das kann ich ja irgendwie nicht, weil ich ja hier beschäftigt bin. Mit Tabakladenbeobachtung. Ja, ich wette ja, da ist überhaupt nichts. Der ist garantiert unschuldig, der Tabakhändler. Volle Ostler. In Charlottenburg ein Osttabakhändler? Glaube ich kaum. Aber wer weiß, es gibt ja auch diese Vietnamesen, die sind immer extrem aus dem Osten, so, ja. So. Genau, die muss man doch da beschimpfen. Ihr alten Ostler, ich will mit euch nicht mehr zu tun haben, oder? Wieso denn beschimpfen? Die haben einem noch gar nichts getan, normalerweise. Da kriegst du ja auch an, die Nordkoreaner auch zum Beispiel mit ihren Atomwaffen und so was. Die haben ja auch nichts getan. Nee, aber ist schon... ist aber echt eine Frage, die mich eigentlich interessiert. Wie weit spielt so dieses Ost-West-Ding eine Rolle? Naja, hierzulande schon eine sehr große auf alle Fälle noch. Wieso noch? Na, ist ja hier schon ein bisschen her, Ganze mit, weißt schon. Wiedervereinigung 16 Jahre, Mauerfall 17 Jahre. Ach so, ich hab mal ja immer gefragt, wann das alles angefangen hat, so mit dem Niedergang von der DDR. Als sie auf immer Reggae gemacht haben. Aha. Genau, in den 60er Jahren gab es ja dieses Beatverbot, das hat sich auch lange halten können, bis in die 80er Jahre. Und dann hat der Reggae sozusagen die Revolution eingeleitet. Jetzt im Osten. Ja. Historisches Datum in dem Zusammenhang war eigentlich genau vor 16 Jahren, als Jürgen Kehrt, aus Thüringen war der, glaube ich, sein erstes Soloalbum rausgebracht hat, oder? Stimmt. Ja, wohl die wahr sein. Also das heißt, gestern vor 16 Jahren gab es noch DDR und Bundesrepublik und heute vor 16 Jahren gab es nur noch Bundesrepublik. Was brüllen die denn da auf einmal so? Aber ich glaube, jetzt kommt da jemand raus. Jetzt aber, den kenne ich doch. Ach, Wolle. Tatsächlich. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Na, da kann man gespannt sein, wie es weitergeht. In der nächsten Woche geht es weiter, wie doch in der nächsten Woche mit der Sendung weitergeht und ich dann wieder hier bin. Jetzt kann ich praktisch nur Tschüss sagen. Tschüss, tschüss. Fühlt euch getröstet. Kinder, seid ihr lahm. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Hallo. Ja, ich wollte nur Tschüss sagen, weil die Sendung jetzt praktisch zu Ende ist. Guten Abend. Wir sind ganz lahm. Tut mir leid. Ich bin mal durchgekommen. Ja, ist ein Eier, wa? Guten Abend. Ja. Ich fick deine Mutter. So, tschüss, würde ich mal sagen. Michael, tschüss. Hey, Kuttner. Genau, so sieht es aus. Kuttner, du bist einfach der Schaffner. Und ich komme mal rein, einfach mit dem Groß an alle. Ey, sind wir alle bekloppt? Hallo? Ja, ich bin immer da gekommen. Ja? Ja, ihr Wolle, ciao, Kuttner. Kuttner. Immer da, bitte. Freund bin ich. Vorübergehen, Angst vor ihr.